Herzlich willkommen zur Karleitung Nummer 5, diesmal in der richtigen Reihenfolge. Sie heißt Ferngespräche, weil ich niemanden zu Gast habe, sondern ausschließlich über Fernsprecher mit Menschen verbunden bin. Und in Ermangelung eines vernünftigen Intros habe ich mir einen Titelmusikgenerator besorgt, der eine alte Volksweise spielt, die ich dann jeweils einspielen werde, wenn die Sendung anfängt, und zwar bis einer weint oder bis ich ein vernünftiges Intro habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr zuhört und wie viele von euch zuhören. Schaut am besten, wenn ihr wollt, mal auf der Webseite zur Sendung nach. Die heißt wrint.de, also die Abkürzung für Wer redet, ist nicht tot. Da gibt es dann einen Link zum halbautomatischen Einbeinigen. Da könnt ihr euch dann eintragen und dann kriege ich eine Meldung, dass ihr mitmachen wollt in dieser Sendung. Und kann euch dann zurückrufen über Skype. Ja, das ist also ein bisschen anders als im richtigen Radio, weil da sitzt ja der echte Einbeinige draußen und nimmt eure Anrufe an und stellt euch durch. Aber hier müssen wir es halt genau andersrum machen, weil ich das sonst irgendwie überhaupt nicht koordiniert kriege, weil ich hier sowieso schon immer so Koordinationsprobleme habe, also so private jetzt sozusagen. Warum ich den halbautomatischen Einbeinigen habe, das ist, weil das hier eine Talksendung ist. Ja? Also praktisch eine Sendung, die live produziert wird und davon lebt, dass ihr anruft und mitmacht. Und wenn ihr nicht anruft und mitmacht, dann ist halt scheiß. Ne? Dann funktioniert die Sendung nicht gut. Dann kann ich früher in die Küche gehen und mir ein Bier aufmachen. Aber das ist halt auch nicht unbedingt Sinn der Sache, weil eigentlich wollen wir ja Spaß haben, sofern das möglich ist. Oder was lernen. Spaß haben und was lernen. Und weil ich aus Erfahrung weiß, dass es immer ein bisschen kompliziert ist zu sagen, ja, ruf mal an, erzähl mal eine Geschichte, habe ich mir gedacht, wir machen das einfach so rum jeweils, dass wir und die Kollegen der Tagesschau nehmen und die thematisch flattern. Also einfach mal gucken auf der Webseite von der Tagesschau, also tagesschau.de, mal gucken, was so die letzten Meldungen der letzten Tagesschau-Sendungen sind und sowas. Und dann können wir im Zweifelsfall darüber reden, sozusagen als Wochenrückblick, hatte ich mir das gedacht. Was jetzt ein bisschen oll ist, weil die Fanboys dummerweise parallel senden, was ich nicht mitgekriegt hatte, als ich das hier alles vorbereitet habe. Also, dass wir im Grunde uns da Konkurrenz machen, wo es völlig unnötig ist. Ach Gott, ich schalte schon mal einen Björn dazu, oder? Hallo Björn. Hallo Holgi. Der Björn hat sich über die Webseite angemeldet, um mitzureden. Ich weiß gar nicht, worüber, aber das sehen wir ja dann, ne? Also, weil das ist so egal. Wo war ich? Ja, genau, was irgendwie ein bisschen oll ist, dass die Fanboys parallel senden, weil da machen wir uns Konkurrenz, ohne dass wir in Konkurrenz zueinander stehen. Und das muss halt irgendwie nicht sein, also finde ich etwas doof. Da muss ich dann mal gucken, ob wir da irgendwie Abhilfe leisten können. Was wäre denn, Björn, ist die Sendezeit okay oder einfach später oder einen anderen Tag? Weil Wochenrückblick ist ja eigentlich cool, dachte ich. Ist eigentlich voll und ganz super, ja. Also zeitlich ist das auch ganz toll. Du hast mich nur ein klein wenig auf dem falschen Fuß sozusagen erwischt. Ich war so gerade so, hab gedacht, ach naja, 6 hat geschrieben, nimmt noch einen vor mir, dann so, habe ich noch einen Moment Zeit und macht nichts. Ja, nee, der Armin hat gesagt, er hat erst um 6 Feierabend und muss erst nochmal nach Hause fahren. Angeblich sind wir fies unterschiedlich laut. Der Anrufer ist irgendwie zu laut. Ich bin zu laut. Ich kann doch leiser reden. Nee, das ist ja Quatsch. Wenn, dann muss ich dich ein bisschen leiser machen. Wieso hatten das? Warte mal, wie mache ich dich dann? Mache ich dich was leiser und mich was lauter? Ist ja alles kein Problem. Kriegen wir hin. So. Wer hat, der kann und so. Genau, ich habe ja hier Regler. Und Hall habe ich. Da musste ich wirklich erstmal hier so Mikrofone aufbauen und sowas, um festzustellen, dass mein Wohnzimmer alles andere als trocken ist. Jetzt akustisch. Naja. Ja, aber da habe ich ja. Da habe ich versucht, mein Büro so ein bisschen trocken wie möglich zu kriegen. Echt? Wie hast du das gemacht? Bücher aufgestapelt? Auch. Cool. Also ich habe, einmal habe ich den unglaublichen Vorteil, dass mein Büro total verwinkelt und nur so mittelgroß ist. Hm. Mit Dachschräge und allem drum und dran. Ja, aber das ist doch praktisch. Ja, das ist total super. Und habe mich da hier so schön eingerichtet. Im Rücken habe ich Bücherwände, vorne habe ich Poster und Regale und alles auch noch. Das ist alles total toll. Ja, ich muss mal irgendwie zu Ikea fahren und mir ein paar Vorhänge und noch ein paar Bücherregale holen, glaube ich. Dann ist das auch einigermaßen. Naja. Na, was ich jedenfalls, was mich interessieren würde, das können wir aber auch über das Blog diskutieren, also im Blog diskutieren, ist Sendeplatz und also Sendezeit und Sendetag. Also, weil ich finde grundsätzlich einen Wochenrückblick, glaube ich, schon eine ganz gute Idee zum Einstieg. Und irgendwann, der geheime Geheimplan ist dann, dass wir irgendwann so einen Pool von 1000 Leuten haben, die immer miteinander reden, ne? So, dass man sich dann überhaupt nicht mehr um Themen kümmern muss, weil irgendeiner immer was zu erzählen hat, was natürlich also, ne? Wunschdenken ist. Aber wär Samstag tagsüber besser als freitags nachmittags oder freitags abends? Weil die Fanboys, die sind immer freitags unterwegs, habe ich jetzt rausgefunden. Ja, Ich finde das eigentlich, also sowohl Freitag als auch Samstag. Wenn du es ganz krass haben willst, machst du es natürlich sonntags. Also wir hatten mal einen Podcast gehabt, sind wir immer sonntags gestartet. Mhm. Aber ja, ich finde Freitag okay. Was ist das Krasse daran, das sonntags zu machen? Ja, das kommt natürlich auch ganz drauf an, wie du A, deine Hörer hast und B, wie du selber aus den Puschen kommst. Also wir sind dann sonntags nachmittags um 16.30 Uhr haben wir aufgenommen. Mhm. Und das ist für manche, wenn es dann, ne, das ist dann so gegen Ende des Wochenendes, dann sind die Leute mit Kindern, dann drängeln die, oh, ich will noch schnell was mit meinen Kindern erledigen. Die anderen sagen, aber da bin ich noch unterwegs und das dann unter einen Hut zu kriegen, das ist halt ein bisschen voll. Ja, dann halt lieber, so, wenn dann sonntags um 11, ne, so schön Chill-Out, After-Hour-Zeit, wo alle Verstrahlten irgendwie noch, obwohl Verstrahlte nur am Telefon zu haben, ist ja auch eigentlich ungeil. Ja, meinst du morgens oder was? Ja, morgens um 11. Also so, morgens um 11, wo die vom Samstag noch wach sind. Genau, die ganzen Kaputten vom Wochenende irgendwie nochmal Drogen vorbeibringen können und solche Sachen machen. Ja. Da hast du halt auch das Pech, dass es sein könnte, dass du die Kirchgänger hast, ne? Ich finde jetzt nicht, dass das Pech ist. Also, findest du Pech? Ja. Also, kommt drauf an. Also, je nach Extrem ist das, kann das ganz lustig werden, glaube ich. Hm. Der halbautomatische Anrufbeantworter, also der halbautomatische Einbeinige ist gerade kaputt gegangen. Ich glaube, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Naja. Ja, das ist Beta. Ja, klar ist das Beta. Es ist halt alles Beta, aber irgendwie ist das schrecklich. Ja, schade. Ja, müssen wir mal. Vielleicht kommt er wieder. Ich will es hoffen. Oder habe ich jetzt hier, doch, das Internet geht noch. Also mein Internet geht noch. Naja. Weswegen hast du nur angerufen? Ich hatte in den Blog geschrieben, dass ich so zwei Themen hatte, die ich ganz interessant fand, weil wir waren nämlich in einem Freizeitpark und da war es so, dass meine Tochter den vollen Preis und meine Nichte den vollen Preis erzahlen müssen. Wie Freizeitpark, so Phantasialand? Ja, Holidaypark. Genau. Okay, ja, so. Ja. Und ja, ab einem Meter musst du da vollen Preis zahlen. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du nicht die viele Sachen erst ab 1,20 Meter fahren dürftest. Das ist doch assi. Ja, richtig. Haben die, wie machen die das dann? Wie messen die das? Haben die so Lichtschranken? Oder, also früher, als ich 1 Meter groß war, da hatten die noch sowas, wo man drunter durchlatschen musste. Ja, die haben so Latten, so farbige Latten, ja, und da gehst du dann halt hin. Und wenn sie so vom Augenmaß her sehen, ah nee, passt nicht, haben sie so ein Holzding, das stellen sie neben dich, also so schön analog, stellen sie so neben dich und gucken, passt's, nö, passt nicht, darfst du nicht. Na super. Ja. Das sind diese Jobs, die haben wir früher gemacht, als wir Schüler waren. Ich habe in der Nähe des Phantasialands gewohnt und da stand man dann da am Eingang und hat Kinder vermessen und solche Sachen gemacht. Und da gab es mal einen, fällt mir, auch total geil, die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Einlassschluss um 17.30 Uhr gehabt oder sowas, ich weiß es nicht. Und der stand am Seiteneingang und da kam so eine Rotte Franzosen und wollte da rein. Und die durften aber halt nicht mehr, weil schon Einlassschluss war, und haben ihn auf Französisch vollgelabert. Und er kann kein Französisch oder konnte zumindest zu dem Zeitpunkt kein Französisch. Ja. Und wollte denen irgendwie klar machen, dass er kein Französisch kann. Hat sie aber gleichzeitig nicht reingelassen und hat die Worte gesagt, no français, no français. Und dann mit ihm zusammengeschlagen, weil ja. Sie dachten, was für ein Arschloch, lässt uns hier nicht rein, dieser dämliche Rassist. Ja. Hast du das denn reklamiert? Ja, das war ganz lustig. Wir sind dann am Ausgang, ist dann immer so eine Umfrage, die du ausfüllen kannst. Mhm. Und dann sind wir da hingegangen, habe ich so geguckt, da war halt nichts drauf gestanden, was dieses Thema angeht. Und da hat mir die Aushilfe, die diese Teile austeilt, hat mir gesagt, ja, das ist seit April so. Weil der TÜV hat nämlich moniert, dass du die Sachen, die ab 1,20 Meter sind, nicht ab 1 Meter freigänglich machen darfst. Mhm. Ja, weil das ist sonst zu gefährlich. Und deswegen muss die Größe auf 1,20 Meter hochgesetzt werden. Aber den Preis dann auch entsprechend auf 1,20 Meter anzupassen, darauf kam keiner. Und da haben sich schon wohl ganz viele Leute darüber beschwert, aber passieren tut nichts. Toll. Und ich meine, das sind immerhin 25 Euro. Ich wollte gerade fragen, was kostet bei so einem Ding denn mittlerweile der Eintritt? Ich war auch ewig nicht mehr in. Ja, also Holiday Park sind 25 Euro für ab 1 Meter. Wo ist der Holiday Park? Der ist bei Hasloch. Hasloch. Hasloch ist doch da, wo die GfK irgendwie die ganzen Testkunden spammt, oder? Das kann sein, ja. Ich meine, da mal was gelesen zu haben, dass in Hasloch dann irgendwie auch spezielle Reklame in den Zeitschriften ist und spezielle Werbung im Fernsehen ausgestrahlt wird, die sonst nirgends ausgestrahlt wird, um zu gucken, wie, wie die Akzeptanz von was weiß ich was jetzt ist. Und das da haben wir uns nämlich immer überlegt, mal nach Hasloch zu fahren mit ein paar Leuten und irgendwie 1000 Snickers zu kaufen oder sowas. Und denen mal so richtig das Panel durcheinander zu bringen. Ja. Ja. Wäre eine schöne Idee eigentlich. Wie das ein Twitter-Ausflug. Ne? Man muss sowieso mal viel mehr Twitter-Ausflüge machen irgendwie. Ich versuche das ja immer, aber irgendwie mir folgen zu wenig Leute, kann sein. Wo wohnst du? Ist ja auch noch die Frage. Also ich wohne in der Nähe von Mainz, also zwischen Mainz und Alzey. Ja gut, das ist dann also mehr oder weniger auf dem Land. Das ist mitten auf dem Land. Also ja, da kommen dann auch vielleicht nicht so viele. Ja, aber auch wenn ich, also ich arbeite in Frankfurt und ich sage dann auch immer hier, da und da, das und das, wir fahren mal hin und haben keiner. Oder in München bei der Nische habe ich auch gesagt, hier, wir machen vorher, treffen wir uns. Keiner kam. Das heißt, du warst da und keiner kam oder keiner hat sich zurückgemeldet? Sowohl als auch. Oh, wie elend. Weil, ja, ach, nee, weil irgendwie da sitzen und versetzt werden ist dann halt immer nochmal doppelt arm irgendwie. Ach naja, das war so, das war Hörertreffen in Anführungszeichen, wo wir dann halt gesagt haben, hey, wir treffen uns mal vorher, wer Lust hat, kommt dann und dann da und dahin. Das war halt mitten in München irgendwo, weil dann ja abends noch die Vorbesprechung zu Zwiebeln war. Da habe ich halt gesagt, naja gut, wenn ein paar Hörer in der Nähe sind, kann man ja mal gucken, aber war halt keine da. Die Vorbesprechung wozu? Also die Nische 11, hast du schon mal gehört? Nee, ja, nee, das kam nur akustisch nicht an, weil Skype gerade ein bisschen fuck abgemacht hat. Ah ja. Genau, und da war halt, vorher haben wir uns abends getroffen und dann so Get-Together, bevor es dann am Samstag losging. Und die haben euch in diesem Freizeitpark, was überhaupt auf, was ist überhaupt für ein Wort, Freizeitpark? Das kommt von Westerwelle. Nee, der Kohl hat mal vom kollektiven Freizeitpark geredet, ne? Mhm, ja. Haben die euch denn dann wenigstens sowas wie Gutscheine gegeben oder so? Oder einfach gesagt, ja, wir wissen, dass ihnen das nicht passt. Das passt ja, allen genau. Anderen auch nicht, gehen Sie nach Hause. Genau so. Ja, sie hat ja gesagt, ich bin Aushilfe, ich kann denen das zwar sagen, aber schreiben Sie mal eine Mail. Da habe ich gesagt, okay, schreiben wir mal eine Mail. Also ich kam jetzt bisher noch nicht dazu, aber schade. Rahnte ich denen mal eine schöne Mail hin. Das werde ich dann auch aufs Blog packen. Ja, aber erst die Korrespondenz abwarten. Also weil die sind da irgendwie, die mögen das nicht, wenn man sofort offen kommuniziert. Das finden diese ganzen Firmen irgendwie scheiße. Ich hatte mal hier in Berlin Besuch von so einem Stromdrückerkolonne. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war auch sogar witzigerweise eine hessische Firma. In Hessen wieder. Ja, na, und damals hatte ich noch einen Blog beim Hessischen Rundfunk. Und der klingelte eben unten und sagte auch irgendwie, Paket für. Und ich dachte, naja, lass ihn mal rein. Mhm. Und auf einmal steht einer vor mir, der mir Strom verkaufen wollte. Und ich habe auch gesagt, sie haben unten gesagt, sie hätten ein Paket. Für wen haben sie denn jetzt ein Paket? Der, ja, ich habe hier was Wichtiges für jeden im Haus. Naja, und dann hatte ich eben auch eine Mail dahin geschickt und habe gefragt, also so wie es Journalisten so machen, ne? Sehr geehrte Damen und Herren, einige Fragen. Ist es Ihr normales Geschäftsgebaren das? Falls ja, falls nein, warum unterbinden Sie das nicht und sowas? Die haben sich auch nie gemeldet. Bisschen schade, jetzt gibt es das Blog nicht mehr, jetzt kann man das nicht mehr nachlesen. Wird das nicht irgendwo gespeichert? Ich habe eine Kopie davon gezogen, also auf einer CD jetzt, aber das Blog selbst ist weg, das haben wir abgeschaltet. Ach so, ja gut. Weil das ist auch richtig viel Arbeit. Also da habe ich ja wirklich kontinuierlich auch gepublished und da habe ich da im Schnitt, würde ich mal sagen, 3 Stunden pro Tag da gesessen. Ohne, dass mir das einer bezahlt hätte. Ja, gut. Also Frechheit, sowas. Ja, das machst du ja jetzt auch. Dass mir das, ja, aber das ist, ja, stimmt eigentlich. Fuck. Aber das ist ja auch so ein bisschen Proof of Concept. Also, dass ich würde ja auch gerne bewiesen haben, also ich selber glaube da ja gar nicht dran, muss man ja auch mal sagen. Sondern gut dran. Das, was wir hier gerade tun. Ach so. Das existiert alles gar nicht. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. ich würde das hier ja nicht machen, wenn Tim Pritlove nicht dran glauben würde, dass es funktioniert, was ich hier gerade mit dir mache. Nämlich, dass wir uns einfach zusammen telefonieren und ein bisschen miteinander quatschen. Und so ein bisschen will ich jetzt halt auch wissen, ob das geht. Ne? Ob das, und vor allen Dingen, ob das auch langfristig geht. Weil dann irgendwie mal 3, 4 so Sendungen zu machen, das ist ja kein Problem. Aber das mal jede Woche ein Jahr lang zu machen oder so, wäre ja schon mal ganz interessant. Und mit ein bisschen Glück kommt ja dann über ne, das Flatter und was es da so an Trinkgeldsystemen und Spenden tralala gibt. Vielleicht kommt da ja genug zurück, dass das ein Teil meines Lebensunterhaltes finanziert. Und dann ja, gut, ist er auch ich meine, okay. Der Tim hat es ja vorgemacht, also so ist es ja nicht. Ja, der hat es vorgemacht. Der hat aber auch einen komplett anderen Impuls dahinter. Ne? Also ich habe ja einen Job. Also ich habe mein Einkommen ist groß genug, sodass ich es mir erlauben kann, sogar alle 14 Tage einen Tag gar nichts zu machen. Also sprich mit Tim not safe for work zu machen. So dass ich im Grunde keinen Handlungsdruck verspüre, jetzt irgendwie jeden zweiten Tag eine Sendung rauszuhauen oder sowas. Ne? Ja, aber das muss ja nicht sein. Also du sagst ja, vielleicht kommt ja halt dann bei Flatter und bei was auch immer genug rüber, dass du halt ein bisschen was übrig hast. Na, ist jetzt schon. Also das hat ja, eben. Ist jetzt schon. Also ich habe jetzt schon mir ein neues Auto gekauft. Der Ferrari, den, genau. Ja, ist schon klar. Nee, aber immerhin, also das ist da kommt schon eine ordentliche Summe bei rum. Das waren jetzt zweimal hintereinander und das ist eigentlich das Interessante. Also im Mai hat Flatter ja aufgemacht für also um dass man auch Twitter Usernamen flattern kann und sowas. Ja. Das hat Flatter gemacht und ich bin hingegangen und habe meine einzelnen Blog-Einträge flatterbar gemacht, sodass eine Person mir auch mehrfach Trinkgeld in den Hut werfen kann. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich hatte jetzt vorher, also das im Schnitt, muss ich sagen, also vielleicht von letztem Jahr im Mai bis zu diesem Jahr im Mai, habe ich im Schnitt so ungefähr 80 Euro im Monat gehabt von Flatter. Mhm. Und für dieses Jahr Mai und Juni habe ich heute gesehen, mit Schrecken festgestellt, sind jeweils 300 Euro reingekommen. Und das ist schon echt üppig. Also das ist mein halbes Equipment, was da jetzt zusammengekommen ist. Das ist doch... Und das ist richtig cool. Und natürlich dann auch irgendwie, also wenn das der Ausblick ist, so ja, dann bin ich jetzt schon auf einem Niveau, wo ich im Notfall unabhängig von meinen Hörfunkjobs bin. Also, und das ist schon mal echt ganz interessant, also weil das ist im Moment, ist das, was über Flatter, also diese 300 Steine, die da reinkommen, ist im Grunde genau das, was mir fehlen würde, wenn ich meine Sendung nicht mehr hätte. Das heißt, wenn das auf dem Niveau bleibt, bin ich über meine Sendung nicht mehr unter Druck zu setzen. Und das ist cool. Das ist super, ja. Das ist echt cool. So, ja, aber du hast viel zu lange mit dem einen Anrufer geredet. Ja, und? Schon. Sag mir was mich interessiert. Genau, das ist natürlich so eine Arroganz, die darfst du dann auch nicht so raushängen lassen. Ja, so schön diskret nebenbei. Ja, genau, super. Weil das Problem, das ist ja das, wovor ich so, was Tim und mich dann auch so stark unterscheidet, ist, also Tim glaubt einfach daran. Ne? Und der hat bisher auch immer recht gehabt, wenn er an irgendwas geglaubt hat. Und bei mir ist eben so, dass ich denke so, ja, aber wer weiß, ob die mich dann nächsten Monat auch noch alle flattern und dann habe ich den Salat. Ne? Das ist so das. Ja, das ist natürlich, also das ist klar, auf alles, was so Spendenbasis im Endeffekt ist es ja nichts anderes, aber das ist halt immer so ein Glücksspiel, sage ich mal, in Anführungszeichen, weil du eben nie wissen kannst, ob jetzt da genauso viel reinkommt wie letztes Mal oder wie nächstes Mal. Ja, man muss sich halt von dem Gedanken oder von der Gewohnheit verabschieden, dass ein Honorar unmittelbar an eine Leistung gekoppelt ist. Ja, weil das ist ja so Old Economy, ne? Ja, genau. Also also bisher ist es eben so, dass wenn mir jemand sagt, sende mal, dann sage ich, mache ich, aber überweis mal. Genau. Und was wir jetzt machen, ist eben, wir senden und eventuell war es unterhaltsam. Genau. Genau, wenn es gut war, kriegst du dann halt. Die Frage ist dann halt, was ist gut, ne? Weil man ist ja dann doch bestrebt, ein möglichst großes Publikum wiederum zu befriedigen. Das ist ja, ne, das ist ja dann auch so, man bildet sich ja auch nur ein, man wäre unabhängig mit dem, was wir hier machen. Ja, unabhängig bist du sowieso immer nur relativ. Also von irgendwas bist du ja immer abhängig, das ist schon ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob so ein großes, ob ausnahmslos ein großes Publikum vorteilhaft ist. Würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Also ich bin eigentlich eher so ein Fan von so Nischensachen. Dass du, ja, die Nische hat halt den großen Vorteil, dass du... Du kannst ein bisschen besser auf die Kacke hauen, ne? Weil du nicht unter so scharfer Beobachtung stehst. Wenn du 10.000 Hörer hast, dann sind da garantiert 10 dabei, die es gerade Kacke finden und dir dafür auf den Keks gehen. Ne? Wenn nur 100 dabei sind, sind das eben 100, die sagen, ja, ist egal, hat er heute halt einen schlechten Tag. Ja, das stimmt schon. Also, ja. Aber wiederum, das Problem ist, wenn du deinen Lebensunterhalt von irgendwas bestreiten willst, dann musst du halt... ja, möglichst viel absetzen. Also du musst halt viel Produkte verkaufen, damit viel Kohle reinkommt. Und da hast du, wie nennt man das? Ist, im Grunde ist das ein Dilemma, ne? Weil du willst eigentlich in aller sozialistischer Gelassenheit in so einem kleinen Kreis von 5 Leuten auf die Kacke hauen können, wie nur was. Naja, aber also ich podcast ja auch schon, dass es Leute hören. Also so ist es ja nicht. Wo denn überhaupt? Ich war früher beim Apfelkasten, vorhin im Chat wurde es schon gesagt. Das ist von einem Bekannten von mir, der hat das so einen Apple-Podcast eine ganze Zeit lang gehabt. Apfelkasten, finde ich auch schön. Der Apfelkasten, genau. Und wir haben uns ja zusammengesetzt und haben ein Podcasting-Meta-Podcast ins Leben gerufen. Ach, ja. Erklär. Also, ja, was das, mach das ich? Doch auch, du willst hier, das finde ich immer, ich mache keine, nein, aber ich finde das so toll, ich finde das so toll an dieser Art Sendung. Da ruft einer an und sagt, ja, ich wollte mal darüber reden, dass wir da in diesem im Holiday Park zwar unter einem Meter wenig bezahlen, aber trotzdem nichts benutzen können, und hinterher stellt sich raus, dass es eigentlich noch was viel Interessanteres gibt. Ist das interessanter? Ja, ich finde es gerade, ja, ich meine, das mit dem Freizeitpark haben wir ja schon besprochen. Wahrscheinlich finde ich es deshalb interessanter. Könnte natürlich sein. Kann sein. Nee, wir setzen uns halt zusammen und machen halt einen Podcast über, wie podcaste ich? Oder was mache ich, was kann ich besser machen, wenn ich podcaste oder wenn ich podcasten will? So. Sowas, was Tim mit dem Lautsprecher macht? Ja, genau. Das ist sozusagen die direkte Konkurrenz. Verstehe. Und wir haben uns dann ganz arg beeilt, dass wir vor Tim rauskommen, damit es nicht heißt, ihr habt nachgemacht. Also. Sehr gut. wie macht ihr das? Also wie wickelt ihr das ab? Nehmt ihr dann Hörbeispiele aus anderen Podcasts und sagt, hier hat Holgi viel zu viel Hall gehabt oder sowas? Also wir machen das in einer Art Interviewatmosphäre. Mhm. Also das heißt, die ersten Folgen war es so, dass der Rick und ich, wir zusammengesessen haben, über Skype dann miteinander gesprochen haben und dann eben, was haben wir gesagt, wie hoste ich einen Podcast? Also welche Möglichkeiten habe ich, so einen Podcast ins Internet zu bekommen? Und da reden wir dann halt drüber, geben dann Beispiele, wie man es machen kann, wo man es machen kann, und dann hatten wir dann über Mikrofone geredet, da hatten wir noch einen Gast mit dabei, der sich halt mit Mikrofonen wesentlich besser auskennt. Und dann haben wir halt über verschiedene Mikrofone gesprochen. Hm. Aber so, welches ist das beste Mikrofon? Das ist das gleiche wie das beste Betriebssystem. Ah ja, das kommt vom selben Hersteller wie das beste. Genau, genau. Ja, kommt auf den Einsatzzweck an. Klar. Ja, klar. Aber so, bei Thomann kannst du ganz gute Sachen kriegen. Ja, ich weiß, die habe ich leer gekauft. Ich habe heute Umsatzsteuervoranmeldung gemacht und gedacht so, Himmel, hast du bei Thomann viel Geld ausgegeben die letzten Monate? Ja, kenne ich. Also jetzt gemessen daran, wofür man sonst so Geld ausgibt. Aber wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, das summiert sich dann schon hier ein 100er, da 150 irgendwie, das ist echt nicht billig. Vor allem die ganzen Kabel. Ja, aber das ist halt Audio, ne? Für Audio zahlst du halt. Also Audio-Equipment. Ja, klar. Das geht dann halt gleich mal ins Geld. Ja. Ja. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie was so für 3,50 Geld zu holen. Mhm. Aber dann holst du dir einen Monat später doch wieder was für 250. Ja, stimmt. Das ist ganz normale Härte. Ja. Und das Schlimme ist, man kauft dann auch immer so Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Ich habe total viel, was ich hier, was ich gar nicht brauche, aber irgendwie cool finde. Also, was heißt total viel? Also im Wesentlichen handelt es sich um einen Shure X2U, den ich beim MAP irgendwie gefunden habe, auf dem Blog. Ja. Das ist so ein Dongle, ne, womit du Profi-Mikrofone an USB anschließen kannst, was kein Schwein braucht. Ich eigentlich auch nicht. Aber super. Ja. Was war eigentlich das zweite Thema, mit dem du hier angekommen warst? Das zweite Thema war Raucher und Kinder. Raucher und Kinder? Raucher und Kinder. Das ist rätselhaft, oder? Bist du Raucher? Ja. Mensch. Ja. Hat letztens einer bei mir in einer Sendung angerufen, also in der richtigen Sendung. Im richtigen Radio. und meinte, ich wäre da auf so einer Mission. Weil immer wenn ich jemanden rauchen hören würde, dann würde ich sagen, dann würde ich dem immer einen einschenken, weil er raucht. Weil ich höre halt, wenn jemand redet und dabei eine Kippe raucht. Ne? Ja. Also wenn du so gute Kopfhörer hast, hörst du das halt. Und ich mache mir dann halt einen Spaß daraus, die zu betrollen, weil Raucher kann man eben total gut betrollen, weil die wissen, dass sie Scheiße bauen. Und bauen sie halt trotzdem. Ja. Ja. Und du rauchst und hast Kinder. Hast du keine Angst, dass deine Kinder anfangen zu rauchen? Jein. Also ich habe angefangen zu rauchen nach 18 Jahren Nichtrauchertum. Krass. Also total spät eigentlich. Ach so, mit 18 hast du angefangen dann? Oder mit 18. Mhm. An meinem 18. Geburtstag habe ich angefangen zu rauchen. Warum das denn? Weil ich blöd bin. Achso, nee, ich dachte so mit Absicht so, ja, jetzt 18, endlich 18, endlich rauchen. Nee. Hätte ja sein können, dass du irgendwas nicht so ein bisschen. Also, okay. Also das war bestimmt eine Komponente, aber hauptsächlich, weil ich einfach doof war und gedacht habe, oh cool, rauchen ist super, habe ich gedacht. Und dementsprechend, habe ich Angst davor, dass meine Tochter anfängt zu rauchen. Angst? Nö. Ich versuche ihr immer zu erklären, warum das nicht gut ist. Das reicht nicht. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich schwer. Das reicht tatsächlich. Wie alt ist sie? Die ist 6 geworden. Mhm. Nee, das reicht nicht. Also ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich mit diesen Nichtrauchertrainern rumgehangen habe, da gab es irgendwie Statistikmaterial, dass Kinder von Rauchern überdurchschnittlich oft mit dem Rauchen anfangen. Also überdurchschnittlich oft selber Raucher werden. Weil Eltern Vorbilder sind, die sie imitieren, bevor sie in die Pubertät kommen. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo Eltern eben rauchen, und das in einer so einer, das Problem ist ja, wir rauchen ja so alltäglich, ne? Das ist ja so beiläufig irgendwie die ganze Zeit, dass wir rauchen. Ist ja nicht so, dass wir uns dann hinsetzen und jetzt meine rauchen und danach essen wir Nudeln oder sowas, sondern wir rauchen ja eigentlich ständig. Und dadurch kriegen die Kinder irgendwie mit, dass das zum Alltag dazugehört und finden das hinterher gar nicht mehr fragwürdig, selber zu rauchen. Wobei wir halt das schon so in Anführungszeichen so ein bisschen zelebrieren, dadurch, dass wir nicht in der Wohnung rauchen, wir also immer jedes Mal auf den Balkon gehen. Also deswegen rauchen wir auch nicht so häufig, sage ich jetzt mal. Und sie kommt auch nicht mehr mit. Also sie hat am Anfang hat sie gesagt, sie will mitkommen. Mhm. Das will sie jetzt gar nicht mehr. Sie bleibt dann jetzt im Wohnzimmer sitzen oder geht in ihr Zimmer und spielt irgendwas. Und das ist für sie. Da ein, ne? Genau. Ich geh in den Keller einkiffen. Nee, oder spielt dann Musik oder singt sich eins, aber das ist, ja, nie, gar nicht mal, also es interessiert sie jetzt nicht so. Sie imitiert es auch gar nicht mehr so krass. Also sie hat das, am Anfang hat sie es mal so, ne, hat sie einen Stift genommen, jetzt rauche ich auch und so. Das macht sie jetzt gar nicht mehr. Ich weiß von einer Ex von mir, die kleine Tochter, wie alt war Lili denn? 7 war die. Und meinte so, jetzt will ich aber auch mal eine rauchen. Ich habe gesagt, ja, aber warum? Ja, weil die Mama, die raucht doch auch immer. Und das hatte ich dann meiner damaligen Freundin erzählt und habe gesagt, hier, hör mal, die Kurze will eine Kippe rauchen, weil du rauchst. Ja, aber ich gehe doch immer auf den Balkon. Was ist genau das? Ich gehe doch immer auf den Balkon. Ja, scheint nicht zu reichen. Und dann hat die aufgehört zu rauchen damals, als sie das mitgekriegt hat. Fand ich irgendwie cool. Aber wenn du sagst, dass du dummerweise mit dem Rauchen angefangen hast, warum hörst du nicht einfach wieder auf? Auch wenn das, weil ich süchtig bin. Also es ist tatsächlich eine Sucht. Also ich habe auch Entzugserscheinungen. Ich habe versucht aufzuhören, und ich habe so richtig Entzugserscheinungen gekriegt mit Kopfschmerzen und Aggressionen und Kram. Das Interessante dabei ist ja, dass man sich das alles nur einbildet, ne? Jein. Also bei jedem Entzug hast du natürlich eine psychische Komponente, ja, und du hast eine körperliche Komponente. Und die körperliche Komponente, das ist halt die du halt wesentlich schneller überwindest. Ja, das dauert knapp 3 Tage, dann ist so viel Nikotin abgebaut, dass du eigentlich das nicht mehr spüren solltest, dass dein Körper Nikotin haben will. Ja. Und danach ist alles in deinem Kopf. Weil ich es hier gerade im Chat lese, weil die Kleider der Eltern stinken, ist das noch kein Passivrauchen. Das stimmt so nicht, weil nämlich das, was sich in den Kleidern und auch in den Haaren festsetzt. Feinstaub, oder? Ist das Feinstaub? Ich weiß es gar nicht. Ist es? Also auf jeden Fall, die Giftstoffe setzen sich auch da fest. Also du sollst ja auch, wenn du Kleinkinder hast, die sollen ja nicht bei dir im Bett schlafen und vor allem halt auch nicht, wenn du rauchst, sollten sie am besten auch nicht im gleichen Zimmer schlafen. Ach echt? Und das ist halt tatsächlich, also allein die Ausdünstung, die du weitergibst, das ist schon schlecht. Giftig genug für Kinderorganismen. Ja. Ach, das wusste ich aber auch nicht, das ist ja heftig. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, das ist, also wenn du schon, deswegen, das ist, das Problem ist ja, dass du, also wenn du schon raus auf den Balkon gehst, zieh dir am besten eine Jacke an, die du dann auch draußen rumhängen lässt. Solche. Boah, aber das ist doch also auch mal super lästig, oder? Ja, klar. Aber du schreibst. Boah, ich überlege mir das gerade. Ich war ja selber echt lange Kettenraucher. Also so richtig, das ist so Minimum 2 Schachteln Nil-Filter am Tag. Ne? Genau. Wenn schon, dann soll auch wenn ordentlich. Dann richtig. Genau, wenn, dann soll auch ordentlich geteert sein und nicht so ein billiger Straßenbelag. Und wenn ich mir überlege, ich hätte jedes Mal rausgehen müssen in eine Jacke und hätte überlegen, nee, das ist ja furchtbar. Ja gut, das haben wir halt von Anfang an gemacht, weil meine Eltern haben in der Wohnung geraucht und das war einfach, ich habe angefangen Kopfschmerzen zu kriegen und abends, dann setzt sich das ja auf die Lunge, dann fängt es an zu husten, das ist alles gereizt und so weiter. Und deswegen haben wir damals gesagt, als wir zusammengezogen sind vor, keine Ahnung wie viel x Jahren, wenn wir rauchen, rauchen wir nur auf dem Balkon. Mhm. Und seitdem ziehen wir das auch durch. Ja, ich habe, wann habe ich denn aufgehört? Warte mal, 2004. Ziemlich genau, ja, also Anfang Juni 2004, 6.6. war das, glaube ich. Und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr habe. Das gibt's überhaupt nicht, dass ich nicht mehr irgendwie mir Gedanken machen muss, wie und wo ich rauche. Weil das Schlimmste fand ich immer so dieses, ja, wir sind bei Holgi zum Essen eingeladen. Darf man da rauchen? Das war irgendwie so die erste Frage. Und das ist jetzt total weg, das finde ich richtig geil. Ja, also die Frage gibt sich bei uns auch nicht. Also weil, ne, die Leute wissen halt, dass es dann nicht halt draußen auf dem Balkon. Ja, nee, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, glaube ich. Also das wäre mir echt zu anstrengend gewesen. Ich war auch einer von diesen rücksichtslosen Rauchern, wobei das die meisten Raucher sind ja rücksichtslos. Also die kriegen ja gar nicht mit, dass sie ihre Umwelt belästigen. Das ist auch so was man dann erst merkt, wenn man selber nicht mehr raucht, wie viele Leute ihre Kippen aus dem Autofenster schmeißen. Völlig krass. Also und ich kriege das mit, weil ich Motorrad fahre. Also, naja. Ja gut. Ist auch, da passe ich aber zum Beispiel auch auf, dadurch, dass ich auch selber Motorradfahrer war, dass ich eben, ich gucke ja sowieso mehr nach hinten als die in Anführungszeichen die normalen Autofahrer und dann sehe ich halt, wenn hinter mir, neben mir ein Motorradfahrer ist. Also das heißt, wenn ich sie schon mal aus dem Fenster werfe, was sowieso recht selten vorkommt, achte ich drauf, dass keiner irgendwie hinter mir ist, dem ich das Ding dann ins Gesicht kriege. Ich habe das immer gemacht, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, ich will nicht den Zigarettenstummel im Ascher liegen haben, weil es ist nicht die Asche, die stinkt, sondern es sind die Filter, die stinken. Mhm. Ich habe immer nur gedacht, ich will das Ding nicht im Auto liegen haben, habe zwar immer den Ascher geascht, aber die Kippe rausgeschnipst. Also einfach so völlig ohne Sinn und Verstand. Das ist schon echt heftig. Ja. Unglaublich. Unglaublich. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt hier, jetzt machen wir mal was. Jetzt machen wir was. Jetzt machen wir mal Übergabe. Übergabe an den Nächsten, damit wir nicht zu lange miteinander reden. Damit wir beim nächsten Mal auch noch miteinander was zu erzählen haben, weißt du? Aber wir haben da, ich bin ein Füllhorn. Ein Füllhorn voller Füllhörner. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich mal wieder Werbung für Ahoi Poloi machen muss. Ja. Direkt mal aufschreiben. Ich versuche ja Shownotes zu machen. So. Das versuche ich auch immer. Das geht immer in die Hose. Klar, wo ich Werbung für Ahoi Poloi machen muss. Das Blog heißt ahoipoloi.blogger.de. Der kann überhaupt nicht zeichnen. Aber das, was er zeichnet, ist echt super. Lustig. Echt sehr, sehr, sehr witzig. Ist auch eins der Flutter-Abos, die ich abgeschlossen habe, weil ich will, dass der unbedingt weitermalt. Weil der macht eben genau das, was ich gerne könnte. Also die Figuren sehen immer irgendwie kacke aus, die er malt. Aber ja, die Gesichtsausdrücke, die er malt, die treffen genau den Gesichtsausdruck, den man treffen muss in dem Moment. Und darum beneide ich den so unendlich. Das würde ich echt gerne können. Tja. Das kann ich aber auch nicht. Nö. Ich bin da. Ich glaube, man muss das üben. Ich glaube, man muss malen einfach üben, wie blöd. Weiß ich noch nicht mal. Also manches kannst du vielleicht lernen, aber so. Ups, scheiße, jetzt habe ich. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah. Bist du noch dran? Bist du noch da? Ja, du hast mich nur gehalten. Achso, ich habe dich gehalten. Ich wollte gerade Armin dazu schalten, was aber nicht funktioniert hat. Wie mache ich das denn dann? Ach, kann ich denn überhaupt eine Konferenz auslösen, während wir hier? Ich glaube, warte mal, wenn du auf Plus gehst, müsste. Gucken wir mal, ob. Wenn Armin nicht rangehen kann, dann gucken wir mal, ob Felix kann. Was ist das denn? Das ist der. Das, warte mal, dann machen wir mal hier. Nee, dann muss ich. Ah, warte mal, hier kann ich was machen. Was ist das denn hier mit den Kontakten hinzufügen, ne? Teilnehmer zur Konversation hinzufügen. Genau, das ist es. Jetzt buzze mal auf. Buschfunk. Ja? Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Hör mal. Ah, da ist er. Das ist der Armin. Warte. So, versuchen wir. Gucken, ob er jetzt kommt. Geht was? Doch. Was siehst du denn jetzt? Was? Wer hat denn hier, was ist denn hier 3G. Mit irgendein Handy knarzt da gerade? Wer knarzt? Armin, bist du? Oh. Armin? Oh, ich muss mein Handy ausmachen. Oh, genau. Oh, er muss sein Handy ausmachen. Ei, zack. Boah, Alter. Was ist denn das? Das ist jetzt so billiges Mikro, oder? Was war das? Nö, das war einfach die Kopplung. Aber also, meins macht das nicht. Also wie nennt man das eigentlich, dieses Bratzen? Das Bratzen? Ja, ich nenne das immer Bratzen, aber das ist ja jetzt kein Wort, mit dem man irgendwie hausieren gehen kann. Guten Tag, haben Sie auch manchmal Bratzen im Kopfhörer? Nein, das sind im Prinzip Einstrahlungen von der GSM-Strahlung. Also ja, aber, ne, genau. Ja. Entschuldigen Sie, ich habe häufiger Einstrahlungen von der GSM-Strahlung, ist natürlich auch von so. Also ich finde gut so ein Wort, also einfach, weißt du, so ein Wort. Ich habe hier... Störung. Armin, sag doch mal was. Hallo, Holgi. Und jetzt was Originelles. Ja, okay, ich wollte jetzt erst mal wissen, ob überhaupt jemand mich hört, ne? Nee. Handy war an, klar. Ja. Lustig. Vergessen. Bin halt nicht Profi in der Richtung. Ach so, nee, du musst dein Telefon immer ausmachen, wenn du irgendwo anrufst. Das ist unlogisch. So. Handybratzen. Handybratzen ist auch sowas, da hassen einen dann die Hip-Hopper hinterher wieder, wenn man sowas sagt, oder? Ah nee, die haben Atzen. Handyatzen. Kenn ich nicht. Armin? Ja? Was hast denn du für ein Thema mitgebracht? Ich muss mich da, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass das sowas Ähnliches sein soll wie eine Sendung, in der man über Themen redet und nicht einfach nur irgendwie, obwohl... Wir haben als Thema eigentlich schon länger mal was ausgemacht. Gibt es da so diese Widmung doch noch? Falls ich muss dir immer noch eine Widmung, verdammte Axt, ey, ich verdränge das aber auch richtig gut. Das müssen wir jetzt Björn erklären. Der Armin hat damals mein MacBook Pro was hast du gehört? Das habe ich gehört bei Tim. Achso. In NSFW. Habe ich alles mitgekriegt. Ich bin auf dem Laufenden. Verdammt, ey, wir wiederholen uns hier die ganze Zeit. Und ich habe nach wie vor das Problem, dass ich nicht weiß, was ich für eine Widmung habe. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal gedacht, vielleicht könnte ich die Mac-Startmelodie einsingen. Einsingen? Ja, so ein. So in der Art. Also, wenn irgendwie mein Asthma nicht gerade so schlimm ist. Aber eher selten. Bitte was? Ich starte das Notebook aber eher selten, immer bloß Klappe auf, Klappe zu. Ja, das ist ja auch blöd. Kann man das irgendwie mit einem Geräusch unterlegen? Kuckuck. Oh nee, das ist ja auch scheiße. Ich hab keine Ahnung, was ich für eine Widmung soll. Ich kann ja schlecht ein Märchen vorlesen, oder? Wie kann ich dir denn was widmen? Märchen vorlesen? Da gibt es doch schon welche, die das machen. Da. Echt? Max und so, ne? Die lesen Märchen vor? Ja. Ja. Ich höre nicht so viel in der Gegend rum. Die lesen Märchen vor, ist ja lustig. Das ist echt empfehlenswert. Also wir müssen reden, oder was? Nee, das ist eine Extrasendung. Eine Extrasendung? Eine Märchen? Es gibt einen extra Märchen-Podcast? Märchenstunde, ja, ja, genau. Ach krass, da bin ich noch nicht mal drüber gestolpert bisher. Ist ja ein Ding. Macht ja der Max. Wir suchen immer noch, und da könnt ihr ja vielleicht auch mal, genau, auch mal irgendwie euch ein bisschen beteiligen, liebes Gehör. Und mal im Blog zur Sendung unter wrint.de einen Kommentar hinterlassen, was für eine Widmung ich dem Armin denn zukommen lassen könnte, die dann irgendwie, die er in irgendeiner Form auf sein MacBook draufkriegt. Auf dein runter neuertes altes MacBook. Genau, du hast eine SSD eingebaut, oder wie war das, ne? Ja, so ist es. Wahrscheinlich ist das jetzt dreimal so schnell wie mein MacBook Air, ne? Das glaube ich nicht. Gibt's noch zu lachen? Ich habe es gegen ein MacBook Air erste Generation mal nebenhin gestellt. Nee, nicht erste, zweite Generation, die mit SSD. Es ist ziemlich gleich schnell. So von Großen und Ganzen. Ist aber auch nicht schlecht. Mhm. Also ich sehe es halt nur, dass. Also ich sehe das immer bei Tim, der hat sich auch irgendwie so eine SSD an seinen iMac dran geklatscht, und das ist auch richtig hässlich schnell. Ich wüsste gerne mal, wie das bei meinem, naja, aber ich habe nicht noch eine SSD, brauche ich jetzt gerade nicht. Everything is better with Bluetooth. Genau. Die war vorher in meinem Windows-Notebook drin. Und das habe ich jetzt wieder umgerüstet auf drehende Platte. Seitdem staubt das Ding ein bisschen ein. Also das ist ja ohnehin sowas, was passiert. Sobald man einen Mac hat, also wenn man beides hat, staubt in der Regel das Windows-Gerät ein. Das finde ich eigentlich ganz gut. Leider nicht, wenn man damit sein Geld verdienen muss. Ja, okay, das ist dann was anderes. Aber also, ja. Aber wer muss das schon? Na, ich auch. Stimmt. Immer wenn es um Geld verdienen geht, habe ich mit Windows zu tun. Das habe ich seit 12 Jahren nicht mehr das Glück, dass ich mit Mac arbeiten kann. Aber verdammt, was willst du denn für eine Widmung haben? Mach doch mal einen Vorschlag. Mach doch mal einen Vorschlag. Soll ich dir die Melodie vom siebten Sinn einsingen? Nicht. Gut. Weiß nicht. Siebter Sinn, ja, mein. So ist richtig uralt, so auf dem Style 70er Jahre. Genau, durch ein Kohlemikrofon. Zeit, ne? Und ich mit einem Kohlemikrofon und damit es schön zerrt und irgendwie so ein 30er Jahre Max Rabe und das Palastorchester siebter Sinn Intro. Das klingt bestimmt richtig kacke. Und ich wüsste auch überhaupt nicht, wie man. Gibt es so ein Mikrofon oder macht man das mit einem Filter? Das würde ich mit einem Filter machen. Ja, ne? Wir haben mal eine Radiosendung. Wir haben mal eine Radiosendung mit so Mikrofonen gemacht. Das war cool. Zu 75 Jahre Radio, 1998 muss das gewesen sein. Da haben wir, Fritz hat da auf Mittelwelle gesendet. Ach, und eben Scheiße. Auch mit der Sendetechnik von damals. Und das war schon cool. Und dann hattest du die ganze Zeit diese Kohlemikrofone. Ja, genau, ich habe ein Kohlemikrofon. Und dann Jürgen Kuttners Stimme durch so ein Kohlemikrofon, das war schon echt grandios. Also, Hammer. Hören lassen. Ich weiß gar nicht, ob es da Mitschnitte von gibt. Keine Ahnung. Also irgendwo gibt es mit Sicherheit Mitschnitte, aber die sind dann auf Tonbändern und in irgendwelchen Kellern vergraben oder sowas. Kann man die nicht finden? Schick doch mal den Einbeinigen los. Genau, nee, der dauert ja wieder ewig. Außerdem ist der Einbeinige ist ja heute halbautomatisch. Was ich ja wirklich... Ich kann nur immer wieder Werbung dafür machen, sich den halbautomatischen Einbeinigen anzugucken. Oh, da hat sogar einer ein... Ach, das warst du, Armin, ne? Jo. Ah, Mist. Ich dachte, da hätte noch einer reingeschrieben. Ja, aber immerhin. Da hat schon einer... Du hast Pferde? Ja. Siehst du doch auch an meinem Twitter-Avatar. Das ist einer von beiden. Twitter-Avatar? Ich habe einen Überblick verloren. Guck auf meine Webseite www.asinger.de. Wie viele Pferde hast denn du? Zwei. Zwei. Was machst du damit? Den einen, der wird von meiner Frau geritten und der andere ist gerade in Ausbildung. Ach so, Hobby sozusagen, so wie ich das Motorrad vor der Tür stehen habe. Okay. Was rein Freizeit. Ist das ein teures Hobby eigentlich? Mit der Konstellation, wie wir es hier betreiben, sprich ist am Haus, ich habe keine Einstellgebühren zu zahlen, natürlich das Grundstück muss halt passen, ne? Und du machst alles selber, dann geht's. Dann kannst du es ungefähr so vorstellen wie, fahr eine dicke Motorradmaschine. Also auch mit Anschaffungskosten dann so, was kostet ein Pferd, wenn man sich ein Pferd holt? Also vor allem überhaupt, wo geht man denn hin? Es gibt's Pferdeläden? Guten Tag, ich hätte gerne ein weißes Pferd. so ähnlich, es gibt Pferdehändler. Das ist so eine Kategorie, ähnlich wie Gebrauchtwagenhändler. Echt? Sind die auch so drauf? So, ich tue dir noch ein Radio da. Also jetzt beim Pferd vielleicht jetzt nicht, aber... Ich schraube das letzte Huf auch noch ran, so ungefähr, ja. Echt? Da wird man sehr gern und sehr schnell über den Tisch gezogen. Entschuldigung, ich habe mal mit so einem Rumänen, von dem habe ich mal ein Auto abgekauft. Und ich habe da gerade, läuft dieser ganze Film von diesem Rumänen vor meinem geistigen Auge ab, wie der Typ mir einen total schrottreifen Benz verkauft hat und ich das aber nicht gemerkt habe und nach einem halben Jahr ist mir die Ölwanne abgerissen. Oh Gott, ja. Motorschaden. Ja, ganz grauenhaft. Ui. Nee, erzähl weiter. Also hier in der Gegend gibt es einen relativ bekannten Pferdemarkt, der ist bei Ingolstadt. Oberstimm kennt man wahrscheinlich in Berliner Ecke nicht. Nee. Das ist so zweimal im Jahr und da sind halt hunderte von Pferden. Da kannst du ja wirklich hingehen, so wie es früher war, so mit dreimal Handschlag kaufen. Ne? Ist wie Gebrauchtwagenhandel angucken, selber drüber nachdenken und dann mitnehmen oder nicht. Sind das ehrbare Händler oder sind das alles so Schlitzohren wie der Typ, der mir den Benz verkauft hat? Also ist das eher so also Hamburger Kaufmannsehre? So ein Handschlag gilt was und davon wird auch nicht abgewichen? Oder also? Doch, das schon. Das gilt? Das schon. Also schriftliche Kaufverträge gibt es da in dem Gewerbe nach wie vor eher selten. Und wir haben jetzt die beiden, beide vom Züchter gekauft, ohne irgendwie Pferdehändler dazwischen, also über Zeitungsanzeige halt im Endeffekt. Beim Ronaldo, bei dem Schwarzwälder, kann ich es noch relativ gut erzählen, weil das war noch nicht so arg lang her. Zeitungsanzeige, so in so einem Wochenblatt, keine Ahnung, wo halt so eigentlich nur aus so Anzeigen besteht, war halt drin gestanden, drei Schwarzwälder zu verkaufen und eine Telefonnummer drunter. Und ich, Schwarzwälder sind eigentlich schön, rufen wir mal an. War das, hingefahren, war das so in der Rubrik Pferde oder war das in der Rubrik zu verkaufen? Okay. Pferde. Weil ich glaube, wenn ich in der Rubrik zu verkaufen drei Schwarzwälder zu verkaufen lesen würde, würde ich denken, okay, geheime Botschaft von irgendwo. Okay. Ja. Ja, naja, und dann seid ihr da hingefahren. Ja, dann sind wir da hingefahren und ein bisschen geguckt. Zwei davon, die waren, naja, nicht so ganz in Ordnung, sagen wir es mal so, wie es ist. Und einer halt schon, und den haben wir uns dann im Endeffekt gekauft. Das war dann nicht der erste, wo wir anguckt haben, sondern der 8., 9., 10., sowas in der Richtung. Und ja, der große Traum von meiner Frau war immer, Pferde am Haus zu halten. Mit einem geht's nicht, weil ist ein Herdentier. Ach. Brauchst du also einen Sohn dazu. Was passiert, wenn man nur ein Pferd sich da hinstellt? Fällt das dann irgendwann um? So? Kann passieren. Aha. Mhm. Das geht ein, so wie du auf der einsamen Insel. Ach. Ohne zwei Koffer, ohne zwei Noten und Koffergeld. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aha. Mhm. Kann man beliebig viele da hinstellen oder müssen das immer irgendwie eine gerade Zahl sein oder so? Einfach mehr als einer. Mhm. Wie viele ist völlig wurscht. Okay. Mhm. Ja, und der war, wo man geholt haben, 3,5 Jahre alt, sprich gerade so ausgewachsen. Und jetzt geht's halt an die Ausbildung. Ich wollte gerade sagen, 3,5 Jahre ist so ein gutes Rennpferdalter auch, ne? Ja, wenn ich es als Freizeitpartner haben will, fangst du auch erst an. Warum? Weil dann sind sie nicht so schnell kaputt. Rennpferde. Sind mit 10 nicht mehr zu gebrauchen, außer zum Decken. Und Freizeitpferde werden älter? Prinzipiell wird jedes Pferd so alt bei ordentlicher Pflege, so Pi mal Daumen 25 bis 30 Jahre alt. Mhm. Aber Frage ist, wenn du denn mit 2 und 3 Jahren auf dem Rennplatz runterschrubbst, dann hast du halt mit 10 spätestens die ersten Gelenk- und Sehnenschäden und sonst was. Mhm. Und dann hast du einen Kamerad, der halt nur noch in der Ecke steht und kaum nur laufen kann. Und den du dann auch gar nicht mehr reiten könntest, wenn du wolltest. Den kannst du nicht mehr reiten. Das ist ja dann aber auch mal ein echt ätzendes Schicksal, was diese Tiere haben, oder? Ja. Also weil mir ist das Spielen ja sehr fremd, und was ich aber gerne spiele, das ist das Glücksspiel Pferdewetten. Das mache ich dann schon ab und zu. Erzählt, ja. Ja, das ist so jetzt nichts, wo ich jeden Monat ein paar hundert Euro raushaue, sondern eher im Schnitt vielleicht 50 im Jahr. Mhm. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen schlechtes Gewissen. So, also, sagen wir mal so, wenn diese Pferde in jungen Jahren ordentlich ausgebildet werden und dann auch auf dem Rennplatz ihr Geld machen, dann sind die mit 8, 9 Jahren zwar von den Füßen her nicht mehr so, dass sie einsetzbar sind auf dem Rennplatz, haben aber dann einen guten Namen und verdienen natürlich ihr Geld mit dem Decken und haben dann einen schönen Lenz dann. Ja, so gesehen geht es denen dann vielleicht gut. Merken die das? Die merken das natürlich nicht. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass Pferde Bewusstsein hätten, oder? Oh, einen Charakter also, haben sie schon. Ja. Also. Ja, das sieht man denen schon an, ob sie grantig sind oder nicht. Was kostet es, so ein Pferd zu kaufen? Dreijährig, circa 3.000 bis 5.000. Je nach Rasse. Wie ein gebrauchtes Motorrad, ja. Tatsächlich. Je älter, desto teurer. Je besser ausgebildet, desto teurer. Je älter, desto teurer? Ja, je jünger, desto billiger. Warum? Also beziehungsweise, was genau ist die Ausbildung, die das so teuer macht? Also woraus besteht die? Erstens mal die Haltungskosten und das Futter. Das wird immer mit Neig gerechnet. Also wenn ich für Dreijährigen kaufe, dann muss ich die 3 Jahre Ernährung von dem Gaul im Endeffekt mitzahlen. Mhm. Die Ausbildung an sich, wenn ich den zum professionellen Trainer gebe, egal jetzt welche Art ich machen will, ob jetzt den fahren will, ob den reiten will oder sonst was, ne? Die Kosten werden dann auch im Endeffekt obendrauf geschlagen, plus halt was der Bauer oder der Trainer oder wer auch immer das verkauft, halt dann noch verdienen will. Also ich verstehe das richtig. Ich muss einem Pferd auch beibringen, dass es einen Karren ziehen soll. Also ich kann es nicht einfach davor spannen und sagen, jetzt lauf los, du Pferd. Der macht da alles Mögliche, bloß nicht das. Ah ja. Wie lange dauert das, so einem Pferd beizubringen, dass es ein Reitpferd sein soll oder dass es ein Zugpferd sein soll? Wenn es schnell gehen muss und wenn auf die Pferdeseele keine Rücksicht genommen wird, dann bist du in 3 Monaten durch. Ah ja. Dann hast du es. Wenn du sagst, okay, ich mache das ein bisschen gemütlicher und ein wenig langsamer und der kann so seinen Spaß dran haben, was er dann meistens auch hat, weil die wollen was tun, weil sonst wird es denen ja auch langweilig, dann sollte ich mal so grob ein Jahr veranschlagen. Und dann wird es allerdings natürlich, wenn du den weggeben willst zum Ausbilden, sehr, sehr teuer, weil dann die Unterbringungskosten noch dazukommen. Wenn du es so wie wir daheim machst, geht's. Ich wollte gerade fragen, also selber ausbilden geht auch? Ja, geht. Bei uns kommt halt einmal in die Woche kommt eine Trainerin, die macht eine Stunde was mit dem und das übt man dann halt hinterher, bis die wieder da ist. Das ist so wie Fahrschule mit Schwarzfahren, sage ich mal. Also wie wir mit 16 dann auf dem Feldweg mit dem Auto unserer 18-jährigen Freunde durch die Gegend geknattert sind sozusagen. Genau. Und dazwischen hast du halt immer wieder eine offizielle Fahrschule. Aus dem Mickey Mouse Buch weiß ich, dass Pferde Hafer fressen, stimmt das? Also, oder fressen die auch andere Sachen? Mhm. Sollst du aber nicht so viel geben. Weil sonst waren sie sehr lustig. Was? Wie? Hafer ist Energie, pure Energie von Gaul. Das ist so, wie wenn du nur noch Zucker mampfst. Ach. Und was gibst du ihm dann stattdessen? Damit er jetzt nicht irgendwie... Gras. Ach, krass. Gras oder Heu. Also Gras entweder nass oder in trocken. Mhm. Fressen Pferde Fleisch? Mhm. Nein, reine Pflanzenfresser. Hä. Wieder was gelernt. Da kannst du ihn umbringen damit. Was hat so ein Pferd für laufende Kosten? Also das steht jetzt so, also ihr habt ein Grundstück, da laufen die so rum. Das jetzt mal nicht mit einberechnet. Was so Futter und was braucht man denn da noch so eigentlich? Ein Arzt wahrscheinlich auch, ne? Das ist so ziemlich das Teuerste. Arzt und Hufschmied, also Hufpfleger. Das sind die beiden teuren Posten. Arzt rechne ich so, also ich rechne pro Schnitt, pro Pferd im Schnitt pro Monat 150 Euro rum. Mhm. Dann musst du ihn aber schon haben und dann solltest du das Grundstück auch haben. Ja. Also, ja, das ist ungefähr wie Golf spielen. Also ein bisschen teurer als Golf spielen, ja. Ja. Wenn so Vollpension den irgendwo einstellst, gibt es auch hier in der Gegend, beziehungsweise gibt es überall, dann ja, ist es wieder mal ortsgebunden. In Münden ist es doppelt so teuer wie hier und du kannst sagen, kostet bei unserem zwischen 230 und 280 Euro im Monat. Da musst du allerdings nichts mehr tun. Da gehst du hin, putzt dein Gaul, schmeißt einen Sattel drauf und kannst loslegen. Und die kümmern sich dann auch um, wenn mal irgendwie ein Arzt gebraucht wird und den ganzen anderen Kram, wie gesagt, das Hufschmied und so. Muss aber extra zahlen. Warum macht man eigentlich Hufeisen unter Pferdefüße? Also weil die Natur hat doch auch keine Hufeisen. Ne? Also, richtig, aber da hocken keine 100 Kilo oben drauf dann. Ah. Hufeisen brauche ich nur, weil das Pferd zu schwer ist. Ja, und weil die Straßen und Wege eigentlich nicht der übliche Lebensraum von Gaul ist, sondern der will Grasland haben, sprich relativ weichen Boden. Mhm. Mhm. Das heißt, das Hufeisen mache ich deswegen drunter, weil ich ihn eigentlich nicht artgerecht bewege. Verstehe. Gab es das eigentlich schon immer? Also haben auch, weiß ich nicht, wann haben die Leute angefangen, Pferde zu beschlagen? Weiß man das? Also sind die schon früh auf die Idee gekommen oder ist das eher so eine Erfindung der Moderne? Ja. Nee. Auch die Römer haben schon Eisen drunter genagelt. Mhm. Mein Opa war übrigens auch Schmied. Der konnte das. Und was ist aus dir geworden? Nee, erst muss man ja fragen, was ist aus deinem Vater geworden, ne? Wenn dein Opa noch Schmied war. Mein Vater hat Hubschrauber gebaut. Mein Opa später auch. Aha. Ja, wisst Donauwörth, die Ecke sind wir daheim und da ist Eurocopter halt der größte Arbeitgeber und was machen die? Hubschrauber. Ach so, das heißt dann gehst halt so da, gehst halt da ins Werk, ne? Ja, Feinmechaniker. Verstehe. Und mein Opa, der ist nicht mehr, der ist vor 2 Jahren gestorben. mit ordentlichem Alter, also nicht irgendwie früh rausgerissen. Und der hat als Schmied angefangen, so richtig klassischer Dorfschmied. Und da gehört einfach Hufeisen auch dazu. Mhm. Was machst du, also andersrum gefragt, ab wann ist so ein Pferd nicht mehr benutzbar als Reitpferd, sondern ist dann eigentlich nur noch ein Haustier, das in der Gegend rumsteht wie so ein Hund? Das merkst du normalerweise schon, wenn er nur mal laufen will. Ach echt, da bleibt dann einfach also stehen. Wenn der Vorwärtsdrang vom Pferd gegen null geht, dann weißt du, dass was nicht stimmt und dann lässt man es normalerweise auch. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Das heißt, wenn er ein bisschen erschrickt, dann rennt er Gaul. Im Gegensatz zum Esel, der bleibt stehen. Wenn er das mal nimmer tut, ja, dann ist es ein Esel. Ist was im Argen. Ach so. Nein, dann tun ihm die Hufe oder die Füße oder sonst was ziemlich weh. Aha. Das Problem ist, ein Pferd hat keinen Schmerzlaut. Der heißt, der fängt nicht zum Schreien an, der fängt nicht zum Jammern an. Das muss man aufgrund Erfahrung, sage ich jetzt mal, und wenn er nicht mehr laufen will, erkennen, dass was nicht passt. Faszinierend. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch Pferde anzuschaffen? Weil ist ja doch viel Arbeit, oder? Ja, meine Frau macht das schon seit sie 10 Jahre alt ist. Ah ja gut, also daran gewöhnt. Pferdemädchen. So. Ja, schon. Mit dem Pony angefangen und irgendwann den eigenen und naja. Und wo ich die kennengelernt habe und so nach den ersten paar Treffen war mir klar, die Frau gibt es nur mit Pferd. Das kann man auch missverstehen. Aber gut. Sag mal, Björn, bist du eigentlich auch noch da? Ich bin noch da, solange du mich nicht rausgeschmissen hast. Ich habe da gerade eben fasziniert zugehört. Ach so, du kannst auch ruhig mitreden. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie, also das ist schon so quasi demokratisch hier. Also quasi. Das ist schon richtig, aber mir ist nichts eingefallen, was ich jetzt sagen könnte. Ja, war ja schlüssig alles. Weil was weiß man schon über Pferde, oder? Ja, nicht sehr viel. Also ich habe nur eine Bekannte, die halt auch da so zwei, drei Pferde rumstehen hat, aber damit habe ich mich nie großartig auseinandergesetzt. Also es ist total spannend, finde ich. Ja, eine Freundin von mir hat das nämlich auch. Also die lebt allerdings in Norwegen und da ist eben echt Platz. Also so, ich habe die mal besucht und da haben wir einen Zaun gezogen für die Pferde und das hat irgendwie einen halben Tag gedauert. Und das war das nur... das dauert. Dinger in den Boden kloppen, ne? Also hier Stecken in den Boden kloppen und da so einen Elektrozaun drum wickeln. Also das konntest du dann so abwickeln. Und eigentlich wäre das was, ich habe keine Ahnung, wie groß das war. Also ich hatte gefühlt, waren das 100 Quadratkilometer oder so ähnlich. Also es war furchtbar viel Platz. Mhm. Und mit der bin ich dann nur mal auf so ein, also die hat dann mal so ein, wie heißt denn das? So ein Wägelchen, wo man das Pferd vorspannt, ne? Gehabt. Ja, gibt's in alle möglichen Größen. Ja, also und damit sind wir mal rumgefahren. Aber dass man das Pferd extra daran gewöhnen muss, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, aber klar. Ja, wie der Hund, der nicht von sich aus apportiert. Ja. Wie bringt man dem das eigentlich bei? Ich meine, was hat der Hund davon, die Zeitung zu holen? Nicht nur die Zeitung. Ja, eben. Also du wirfst ja auch einen Stock. Wenn du einen Stock wegwirfst, dann bringt die wieder und einen Ball. Und dann gibst du ihm halt eine Belohnung, wenn er sie wiederbringt. Ja, aber er muss ja dann auch irgendwoher wissen, wahrscheinlich hat das überhaupt jemals jemand ausprobiert, den Hund Zeitung holen zu schicken, oder ist das auch nur was man so aus dem Mickey Mouse Heft kennt? Das wird wohl gehen. Keine Ahnung. Ja, du sagst ihm hol. Also, genau. Eine fatzende Süddeutsche. Also Jagdhunde sind ausgebildet dafür, dass sie irgendwie die Enten aus dem Wasser holen, ne? Ja gut, aber die schwimmen da rum und sind vorher erschossen worden. Richtig. Wenn ich mir einen Hund zulegen würde, dann würde ich ja eher so sagen, so jetzt läufst du mal runter, hm? Gehst mal vorne zum Bütchen und dann holst du mir eine FAZ und dann kommst du wieder. So. Ja, und wenn du das mit deinem Bütchenbesitzer hinkriegst, ich glaube schon, dass du das hinkriegst. Kann man ja anschreiben lassen oder man macht ihm so ein Halsband, wo man das Kleingeld reinklemmt oder so. Ja, aber müsste gehen. Ich würde da jetzt nicht sagen, dass das nicht geht. Mit viel Geduld und Belohnung und stückchenweise immer wieder weiter könnte es gehen. So bringt man um Gaul das Reiten bei. Ja. Reiten die denn dann, laufen die dann eigentlich von alleine? Also kann ich mich auf so ein Pferd, was dann reiten gelernt hat oder gelernt hat, dass es ein Reitpferd ist, mich einfach draufsetzen und dann läuft das so los und ich sage da lang? Ja, wenn man dir vorher so ganz kurz mal sagt, wie da lang ausschaut beim Pferd, dann schon. Wie schaut das aus? Auf wie du deine Hände hältst und wo du dein Gewicht hin verlagerst, was du mit deinen Füßen machst, und das geht dann schon. Also Lenken ist quasi über die Zügel, so quasi machst du links das Tor auf, also den rechten Zügel an den Halsrand, den linken weg, dann weiß der Gaul, dass er nach links laufen soll. Ach, du musst da gar nicht großartig dran ziehen, so zerr den Ja, Kopf nach das links, nimmt damit er da es. irgendwann mal übel, wenn du das machst. Ah. Weil das tut weh im Maul. Und so andere an und Tempoänderung, das machst du über die Füße. Also so Tempoänderung. einmal, ja, so mal kurz die Füße zusammen und so an die Flanken vom Gaul, so kurzen Impuls, dann weiß er, ein Tick schneller. Woher weiß er das? Ja, das muss man beibringen. Wie bringst du ihm das So. bei? Also ich meine, wenn jetzt, also wenn ich mir überlege, mir sitzt einer auf den Schultern und tritt mir in die Nieren, ja? Dann würde ich auch denken, was trittst du mir jetzt gerade in die Nieren, du Arschloch? Aber ich würde mir doch nicht denken, jetzt muss ich aber mal schneller laufen. Also Im Endeffekt, dasselbe macht der Gaul auch. Irgendwann macht er das Richtige und dann muss man Belohnung geben. ah, das kann aber auch echt ein bisschen unangenehm Das werden, kann oder? Du dauern. trittst die ganze Zeit, trittst du dein Pferd und irgendwann machst du das Richtige oder Naja, schmeißt nicht ihm um. treten. Also, das ist ungefähr so, nicht einmal so kräftig, wie sich noch zwei normale Menschen die Hand geben. Also, es ist antippen, tippen, nicht treten. Könntest du deine Pferde auch zum Rennen laufen einsetzen oder sind die dazu zu, Nee. was sind die denn dazu? Zu schwer? Zu lahm? Die beiden sind zu schwer. Das sind richtige Brummer. Die sind eher so für ja, Wagen ziehen. Bierwagen, Brauereipferd. Der Schwarzwälder ist ein klassisches Bauernpferd, ja. Von Schwarzwald. Trittsicher. Woran erkennt man ein klassisches Bauernpferd? Ein Rennpferd ist meistens sehr schmal und lange Haxen. Und tänzeln umeinander, das kennst du ja sicher von der Rennbahn. Ja. Also nervös. Ja, dieses so, ja, Während. so wie ich, wenn ich gesoffen habe, immer so einen Fuß schräg vor den anderen, so, ja. Und so die Kaltblüter, um den Oberbegriff mal zu bringen, das ist erstens mal das, was du bei Münden auf der Wiesen beim Einzug siehst. Das sind aber die ganz schweren. Und wenn die ein bisschen kleiner und ein bisschen schmaler nimmst, aber nicht viel, dann hast du so ein Weltlerpferd. Was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Warmblütern? Ist tatsächlich bei den einen das Blut kalt? Nein, nein, es sind beides Warmblüter, so wie wir auch, also gleich warm, Säugetiere wie wir auch als Mensch. Nur die einen sind halt ein bisschen gemütlicher, ein bisschen träger und der andere, der explodiert halt gleich, wenn dem ein bisschen kitzelt. Ach, das heißt, kaltblütig und warmblütig ist eine Temperamentbeschreibung und gar keine Ja, biologische Zu. Ah. das Temperament und Bewegungsfähigkeit. So ein Kaltblüter hat mehr Masse, der ist schwerer, hat auch kräftigere Füße. Das heißt, der macht von sich aus nicht unbedingt Rennen, wenn es nicht sein muss. Der läuft lieber langsam, aber dafür gleichmäßig und da kannst du dafür auch was hinhängen, weil der hat die Kraft dazu. Wie viel? Ja. Nee, sprich ruhig weiter. Ich kann meine Fragen aufheben. Während so ein Warmblüter oder so ein Rennpferd, so Engländer, Vollblüter, den, wenn du vor den Karren hängst, da sagt er, was willst du mit dem Ding? Das zieh ich nie, das ist mir viel zu schwer. Aber wenn du den Alloy hinstellst, dann rennt er halt los und ist halt richtig schnell, weil er lange Füße hat. Wie viel Gewicht kann man eigentlich auf so ein Pferd setzen? Ja, also bei. Ja, so ein Araber, so zierlichen Araber, sollte bei 80, 90 Kilo langsam mal aufhören. So richtiger Münchner Brauereigaul, so Süddeutsch Kaltblut, da kannst du auch mal 100, 150, 160 Kilo draufsetzen. Wie heißt das, wo ich mich draufsetzen darf? Süddeutsch Kaltblut. Süddeutsch Kaltblut. Ja. Das ist die süddeutsche Variante. Gibt es bei euch oben aber auch. Und heißt dann Heißen Ostdeutsch, dann bloß ein also bisschen anders. Süddeutsch Nee, Kaltblut. lass mich nachdenken. Herrgott, wie heißen die jetzt? Jetzt müsste ich Wikipedia anschmeißen, gell? Ja. Hey. Aber was würdest du dir nutzen, wenn du nicht weißt, wie die heißen? Belgier oder so, Pecheron, sowas, das sind die französischen. Friese ist eigentlich der alte Schlag, det gehen. Der super Klassiker für dich wäre natürlich Herr Scheier. Wie, was, wie schreibt man das? Schiere. Schire, Schiere, also Schire. Scheierhorst. Das ist übrigens das größte Gaul, was rumrennt. Ach du dickes Ei. Ja, das, jo. Was hat denn der für komische? Der hat ja Schuhe der ist an. So Schulterhöhe, so knapp 2 Meter. Alter Vater, ist das groß. Da sind schon richtig weit oben. Alter Vater. Ja, ja, ich sehe gerade Bilder. Das ist ja, nee, da kriegt man ja Angst. Die haben alle weiße Füße. Ist das normal, dass die alle weiße Füße haben? So rassetypisch also. Bei denen. Wenn bei Trooping the Color, wenn die Queen mal wieder Geburtstag hat, zuschaust, der eine Typi, der da mit seinen 2 Trommeln links und rechts zur Gegend hatscht, das ist ein Shire. Jetzt bringst du mich noch dazu irgendwie, Trooping the Colors, was wahrscheinlich auch nachmittags im ZDF dann übertragen wird, wo dieser kratzfüßige, wie heißt denn dieser Reporter, ja, der immer diese komischen Royal-Sachen macht. Die Adelsgeschichten macht, ja. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ja, jedenfalls macht der sehr viel, ja, muss ich mir mal angucken. Weil der Typ macht sehr viel Spaß, weil haben diese Adelsreporter, die haben irgendwie alle, also ich habe immer so das Gefühl, als würden, hätten die sofort ein Tröpfchen in der Hose, sobald irgendjemand vorbeikommt, der mal vor 150 Jahren noch was eine Burg gehabt hat. Und das ist immer sehr schön, dann diese Übertragung, wie sie ehrfürchtig von der Queen und von all diesen Sachen reden. Und ich sitze da immer nur und denke, ey Leute, das ist irgendwie... Segemann oder Zirkus. Egemann heißt der. Irgendwie so ähnlich. Ja, Egge irgendwas, genau, Egge irgendwas. Geh doch mit Tim mal so nach Edinburgh auf das Fest, Musikfest. Ja, kostet ja nichts, mal schnell darüber fliegen, ne? Oh, das will ich mit meinem Chef so lang. Wir schieben es jetzt seit 5 Jahren vor uns her. Was ist denn da für ein Fest? Die Dudelsackpfeife. Ach so, das ist natürlich interessant. Das ist dieses größte Musikfest der Welt, heißt es immer. Ach so, da war Tim da nicht sogar mal? Hat er davon nicht sogar mal erzählt? Ich meine, der hat davon mal erzählt. Nein, im Chat kommt gerade Seelmann Eckbert. Seelmann Eckbert, genau. Ja. Royal Tattoo, jawohl, Hoaxmaster sagt es richtig. Wozu ein Chat echt gut ist, ich muss nur drauf gucken, was ich gerade wieder mal versäumt habe. Man hat auch irgendwie Rolf Seelmann Eckbert, genau. Super, es gibt noch einen, es gibt so eine sehr geile, ich habe so geheimliche Lieblingsfernsehsendungen, ne, was man eigentlich nicht erzählen darf, weil das total uncool ist. Ich habe da mehrere von, es gibt nämlich einige, die irgendwie uncool sind, aber eine davon heißt Ich trage einen großen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Kennst du das, Björn? Nee. Echt nicht? Super. Nicht. Das ist auch, ich weiß leider nicht mehr, wie ist denn da der? Mag der Chat nochmal nachgucken, wie heißt denn der Kerl, der Ich trage einen großen Namen moderiert. Und das ist auch so, Ich trage einen großen Namen, da kommen dann immer irgendwie Nachfahren oder entfernte Verwandte von berühmten Leuten. Ne? So der dritte Urenkel von Bismarck. So, kommt dann. Und dann gibt es da einen Typen, das ist der sogenannte Lotse. Da spielt dann Musik aus der Zeit, in der der originale Prominente gelebt hat. Und der Lotse erzählt so ein paar biografische Daten. Dann kommt dieser entfernte Verwandte rein. Und dann hast du da so eine Was-bin-ich-Rätselrunde sitzen. Das ist total super. Und die müssen eben raten, was das für ein Typ ist. Und das sind eben alles so Bildungsbürger. Ne? Und die stellen dann eben auch Bildungsbürgerfragen. Das macht totalen Spaß zu gucken. Und der Typ, der das moderiert, haben wir es denn schon? Wieland Backes, genau. Wieland Backes for the win. Der Typ ist echt so super. Was der Willemsen macht damit, das muss man ja glatt mal anschauen. Der Willemsen rät da neuerdings mit. Sagt da die das, ich sehe es auch gerade, aber das ist, der ist mir auch noch nicht aufgefallen. Also ich gucke das jetzt nicht gezielt, ne, sondern aber wenn es läuft, dann gucke ich es, weil ich es toll finde. Und dieser Wieland Backes, der ist auch so. Die Bismarckin, die hat sich ja jetzt abgesetzt mit unserem falschen Doktor. Ach, das war die kleine Bismarck? Stimmt. Die ist doch nicht Bismarck. Bismarck, sie an. Ja, aber solche Leute sind dann da, ne? Und die sitzt dann da und dann stellen die Leute Fragen und sie sagt dann eben nein, ja, nein. Und irgendwann sagen die, dann sind sie eine Bismarck. Und dann kommt, ja, richtig. Und dann freuen sich alle. Und Wieland Backes ist, je historisch bedeutsamer die Vorfahren der Gäste sind, desto stärker sinkt Wieland Backes in sich zusammen, während er die begrüßt. Das ist ein so köstliches Bild, diesen Typen dabei zu sehen, wie er vor Ehrfurcht in sich zusammensackt und sich bückt, während er die begrüßt, die Leute und sowas. Und ich denke mir einfach nur, ey, Alter, du bist im Fernsehen und das sind irgendwelche Würste, die selber nichts auf die Reihe gebracht haben, sondern nur berühmte Großeltern haben. Reiß dich doch mal zusammen. Das passiert aber nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Sendung. Ich trage einen großen Namen. Und wo habe ich denn Wieland Backes, habe ich auch mal woanders gesehen, da ist der dann auch ganz anders drauf gewesen. Aber bei diesen Adingen, ja gut, das gibt es halt, dass Leute da irgendwie, darum haben wir auch so viele einen Doktortitel, weil das macht ja auch was her. Geh mal nach Österreich. der Herr Geheimrat. Ich bin nicht weit weg von denen. Ja, wo wohnst du überhaupt? Ja, ne? Du klingst ein bisschen süddeutsch, ja. Ein bisschen? Mitten in Bayern. Na, wen? Wen? Grenzland zu Schwaben. Das Grenzland zu Schwaben, das ist das, was ja. Ich ja auch nie, also ich weiß ja immer nicht, wo Schwaben und Bayern aufhört und wieder anfängt und so. Und dann gibt es ja noch Franken. Augsburg weiß, wo ich, oder? Ja, da war ich. Ich war einmal mal in Augsburg, aber jetzt so richtig einordnen, nee. Also ein Freund von mir kommt aus Ingolstadt. Okay. Das ist aber. Das Ingolstadt, circa 80 Kilometer Richtung Westen. Mhm. Dann bist du in Donauwörth. Mhm. Und von da nochmal 30 Kilometer nach Norden, dann kommst du langsam an sicher in die fränkische Grenzregion, da wohne ich. Ah ja. Und was ist Ingolstadt? Das ist ja schon München eigentlich, ne? Was ist das? Ingolstadt ist Oberbayern. Oberbayern. Und wo ist dann Niederbayern? Passau. Ah! Ganz grob. Heindling ist ein Niederbayer. Der Heindling. Habe ich neulich noch was drüber im Radio gehört über den Typen. Was war denn das? Dass er sehr gut die Musik macht. Das ist jetzt, also da, ich kann nicht nichts mit anfangen. Vor allen Dingen, also der singt ja auch Mundart, ne? Ja, und, das ist ja das Schöne. Finde ich. Ja, wenn man es versteht. Aber das ist so, das ist ungefähr so. Wahrscheinlich, als würde ich dir jetzt mit irgendwie den Black Fös kommen, die dann irgendwie kölsche Mundartlieder machen, die mich auch sehr berühren und außerhalb Kölns die Leute nur in Staunen versetzen. Ja, es ist schwierig zu verstehen. Wobei die Musik nicht schlecht ist. Typischer Niederbayer ist auch der Django Asyl. Der war gut. Der Typ, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Was vielleicht daran liegen mag, dass er besser ist als alle anderen, die man ständig im Fernsehen sieht. Und die Leute dazu sehr dingensen müssen. Denken, das war's, denken. Django Asyl. Ja, Mensch, Jungs, haben wir noch Themen oder soll ich mal wieder einen anrufen? Ich rufe noch einen an, oder? Warte mal. Ja, ruf an. Rufst heute, oh. Ich hatte meinen Chef, der hat das immer gesagt. Da war ich immer, ja, ich ruf mal an, was die machen. Und der hat immer gesagt, na, da rufst du nicht oder forst naus, hat er immer gesagt. Der war ein bisschen verrückt, glaube ich. Der war nicht ein bisschen verrückt, der war komplett bescheuert. Eigentlich war der komplett bescheuert. Richard, falls du das jetzt hörst, du bist komplett bescheuert. Aber ich glaube, Richard weiß selber, dass er komplett bescheuert ist. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Warte mal hier. Ruf mal den mal. Ja, der Einbeinige ist leer. Ja, der halbautomatische Einbeinige ist leider leer. Ich habe jetzt noch irgendwie zwei Anmeldungen aus dem Blog. Zwei Anmeldungen aus dem Blog, das geht ja eigentlich dann auch. Also, weil wir müssen ja nicht Masse machen. Reicht ja, wenn wir was zu plaudern haben, solange wir sind. Der Björn, der sagt gar nichts mehr. Ja, ich will. Du wirst gerade gefragt, ob du mal beim Bayerischen Rundfunk warst. Ich? Ja. Ja. Nee, ich war beim Bayerischen Rundfunk. Ich hab denen die Demokratie erklärt. Nee, war ich nie beim. Doch, ich war mal auf. Stimmt gar nicht. Ich war mal kurzfristig auf dem On3 zu hören, was deren. Ja. Wie nennt man denn das? Deren junge Welle ist vom Bayerischen Rundfunk. On3 Radio nennen die sich. Und die senden aber nur auf Mittelwelle und. Haben, glaube ich, mittlerweile ein UKW-Fenster auf Bayern 2 gekriegt oder irgendwie sowas. Und DAB machen sie noch. DAB machen sie auch, genau. Da war ich mal kurzzeitig zu hören, aber auch nur ein paar Monate. Mit der Late Line halt. Und die hat dann auch, da haben sie sich dann auch wieder rausgenommen. Das war denen wahrscheinlich zu doof, weil die sind ja alle so wahnsinnig intellektuell da beim Bayerischen Rundfunk. Ich weiß noch, wir haben mal zum Spaß haben wir uns mal mit Fritz und im Zündfunk zusammengeschaltet und parallel gesendet. Ja, Zündfunk ist schon gut. Ja, aber die halten sich eben echt für was Besseres, die Zündfunk-Kollegen. Und das ist ein bisschen unangenehm, mit denen zu tun zu haben. Ruderich Fabian. Weil du hast dann irgendwie, weißt du, du machst dann hier irgendwie so in Berlin-Brandenburg, machst dann irgendwie so deine Späße so auf Radio Fritz. Und das ist denen dann alles irgendwie viel zu platt und viel zu plump und viel zu wenig intellektuell und ne. Und das ist dann also so eine Specs-Haltung, weißt du, so wie so Abiturienten irgendwie, total unangenehm. Aber war es beim HR nicht auch so? Beim HR? Ja? Nee. Also beim HR war es eher so, dass es tagsüber ist es eben sehr, sehr starkes Gedudel, ne? Genau. Ja. Fürchterlich. Aber der HR wirft. Also ich finde das immer so geil. Ich meine, wenn man Fritz hört, Fritz ist ja wirklich ein Lichtblick in der deutschen UKW-Hörfunklandschaft, wie ich finde. Und das nicht nur, weil ich da arbeite, sondern weil das einfach, die geben sich Mühe, die sind irgendwie weitgehend unprätentiös und alles. Und dann musst du dir von irgendwie so ein paar komischen Funkern aus dem Süden anhören, dass das ja intellektuell irgendwie gar nicht geht, was da passiert. Und das finde ich eben ein bisschen hässlich. Also ich habe es nicht so mit Kollegenschelte. Und wenn dann vor allen Dingen von so einem hohen Ross runter jemand kommt, weil die haben natürlich dieser Zündfunk, der kostet, da kosten die 2 Stunden, die machen, kosten so viel wie UFM im ganzen Jahr, weißt du? Hm. Was wahrscheinlich jetzt auch nicht stimmt und hinterher werde ich dann wieder belangt, aber so sind sie. Wen wollte ich denn jetzt eigentlich anrufen? So, das Ding eben hat nicht funktioniert. Felix, falls du das jetzt gerade hörst, irgendwie hast du deinen Skype-Nicknamen so komisch kodiert, dass ich den nicht vernünftig auslesen konnte. Aber wir haben ja den halbautomatischen Einbeinigen. Ich sag das einfach nochmal, falls ich noch nicht mehr zugeschaltet habe. Der Frank Kohlhepp war so freundlich, mir ein Tool zu programmieren. Da könnt ihr euch praktisch anmelden, wenn ihr spontan einfach mitreden wollt. Also so, wenn ihr was besser wisst als wir oder wenn ihr einfach nur was erzählen wollt. Der Kohlhepp war das, der hat mich gestern auf Google Plus eingeladen. Ah ja. Ja, der hat, der ist irgendwie, der kann sowas und der hat auch echt gute Ideen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr abgefahren. Und der hat doch auch deine Teletext, dieses Twitter zu Teletext-Tool gemacht, oder? Genau, also das Twitter-Auslese-Tool. Ja, ohne den, den kann man nicht irgendwie. Respekt. Genau, Respekt. Also ja, und der hat jedenfalls einen halbautomatischen Einbeinigen programmiert. Den Link dazu findet ihr, wo auch immer ihr gerade so, guckt einfach im Blog zur Sendung, wrint.de, und da könnt ihr euch dann anmelden und von da aus kann ich euch dann anrufen. Aber jetzt machen wir erstmal hier, jetzt machen wir erstmal hier den Dings, da, so, mal gucken. Nee, Bonk, wieso geht das nicht? Wieso geht denn das nicht? Das kapiere ich jetzt nicht. Warum kann ich denn nicht jemanden anrufen? Warum kann ich nicht jemanden anrufen, indem ich ihn zur Konversation hinzufüge? Kann mir das mal jemand von euch erklären? Nein. Weil die Konversation nur der Textteil ist? Ich habe keine Ahnung. Nee, irgendwie. Eigentlich würde ich den jetzt gerne anrufen, aber wenn ich jetzt auf Telefonnummer anrufen und Tastentöne eingebe, wenn ich da jetzt draufklicke, dann geht es, glaube ich, aus, ne? Ich klicke jetzt mal hier drauf. Mal gucken, wenn es schief geht, dann, ja. Ne? Hört ihr mich noch? Ja. Krass. Dann versuche ich mal das hier. Mal gucken, was jetzt passiert. Anruf. Hört ihr mich immer noch? Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, schade. Bitte Hallo? 1-1? Warte mal. Hallo? Hallo? Ja. Hört ihr mich jetzt wieder? Jetzt höre ich euch wieder. Weil vorher habe ich euch nicht gehört. Skype ist nicht weg. Skype ist nicht der Weisheit letzter Schluss, stelle ich gerade fest. Und das war jetzt gerade. Wie hieß er denn? Spooky hieß er. Keine Ahnung. Gucken wir nochmal hier. Buschfunk. Warte mal, ich versuche das nochmal. Falls sie jetzt wieder verschwindet, also es ist doch wieder eine Beta-Sendung geworden. Scheiße. Ich dachte, wir würden das hier glatt abgewickelt kriegen. Gut, ich versuch's mal. Ja? Klingelt? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Der Felix. Hallo Felix. Das hat jetzt schon mal geklappt, aber wie kriege ich dich jetzt zu den anderen dazu? Das ist eine gute Frage. zu Kontakten ist sofort mal die Profil anzeigen. Warte mal eben. Wollen wir hier draufklicken? Kontakte hinzufügen. Warte mal. Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, jetzt habe ich einen Felix. Na, Jungs? Na? Jo. Aber jetzt ist der Felix wieder weg. Warte mal eben. Wo hatte ich den denn jetzt gerade? Da nochmal. So? Nee. Das hat alles, ihr könnt auch gerne was erzählen, damit das ist, sonst ist das so peinlich hier, weißt du? Ja, aber das Problem ist ja, wenn du uns dann dauernd hältst, ja, dann kommen wir ja nicht auf den Stream. Ja, aber, ja, stimmt. Ich erzähle mir gerne was. So. Stimmt, hört ja keines irgendwie, ist ein bisschen, warum kann ich denn jetzt den nicht da hinzufügen? Das muss doch irgendwie gehen. Blockieren ist auch falsch. Komisch, warum geht das nicht? Wieso funktioniert das bei der Brummschleife dann immer so ewig lang gut? Was funktioniert gut? Die haben vorgestern was, Map und Seemark und Co. Und na, das Timber bei der Brummschleife fast 3 Stunden wieder. Ja, das ist nicht das Problem. Also bei der Brummschleife ist es halt so, dass wir sind schon in unseren Kontaktlisten gegenseitig. Und da brauchst du dann eben nur jemanden dazuklicken schnell. Und was ich aber jetzt habe, ist, ich muss gerade mal husten, Entschuldigung. Was ich aber jetzt habe, ich habe ja das Problem, wenn ich meine Kontaktliste aufmache und sage, wer mitmachen will, soll bei Skype mich anrufen, dann poppen hier ständig Fenster auf und ich verliere völlig den Überblick. Das heißt, ich will raus telefonieren und dann jeweils die Leute dazu holen in die Konferenz. Das gelingt mir aber gerade aus irgendeinem seltsamen Grund. Und wenn du sie vorher deiner Liste hinzufügst? Ja, das müsste gehen. Das müsste theoretisch gehen, aber auch das ist, warte mal, zur Kontaktliste hinzufügen. Pass mal auf. Ist das jetzt ja Kontakte hinzufügen? Nee. Na, da nochmal. Warte mal, das macht einen guten Eindruck hier. Ach, guck mal, geht. Jo, das tut sich was. Es funktioniert. Felix. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe jetzt Felix zu meiner Kontaktliste hinzugefügt und dann zur Konferenz hinzugefügt. Das ist sie. Obwohl das irgendwie, das ist nicht im Sinne des Erfinders gerade. Das ist doof. Naja gut, das können wir noch ausprobieren. Wir üben ja noch. Das ist dann eben wiederum das Gute, wenn du es so non-kommerziell amateurhaft betreibst, dann kannst du eben verkacken. Ne? So. Ja, nee, Entschuldigung, nächstes Mal wird besser. Tschüss. Nee, weil wenn nicht, ist auch egal. Wenn nicht, ist Rock'n'Roll. Genau. Was ja eigentlich die Idee ist, also den Button seht ihr nicht, also beim halbautomatischen Einbeinigen, da gibt es dann eben noch einen Button, der heißt Skype anrufen. Ja? Das heißt, du schreibst da deinen Usernamen rein, Twitternamen, Skype-Namen, schreibst dazu, was du sagen willst, worüber du reden willst, und dann brauche ich nur auf Anrufen klicken und dann wird direkt von dieser Webseite, wo das läuft, das wird dann direkt in Skype geworfen und ruft dann an. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Also wesentlich praktischer, als da immer jetzt so komisch hin und her klicken zu müssen. Aber gut, kann man ja dann mal. Ja, aber ich glaube, du hattest das ja auch nicht so gedacht, dass du alle dann in einer Konferenz zum Schluss hast. Oder? Nee, das hatte ich eigentlich nicht gedacht. Aber im Moment geht's ja. Wenn es dann irgendwann zu unruhig wird, kann ich ja immer noch anfangen, Einzelne rauszuschmeißen, dachte ich, oder? Also, ja, das ist schon richtig. Nehmen. Was? Genau. Solange wir uns alle benehmen, ist das ja kein Problem. Mein Gott, klingst du schlecht im Vergleich zu allen anderen. Was hast denn du für Equipment? Ich habe ein Plantronics 3,50 Euro Headset, was bis jetzt aber nie groß kritisiert wurde. Ja, natürlich nicht, weil du bei TeamSpeak, da klingen halt alle so. Nö, auch so in Skype-Konferenzen ging es immer ganz gut. Bis heute halt. Nein, es geht auch, muss man auch sagen, es geht auch ganz gut, aber man merkt schon, man merkt schon den Unterschied zwischen dem teuren Zeug und dem einfachen Zeug. Ja, das muss teuer? Ja auch so sein. Wie teuer? Was hast du für eins, Armin? Ich habe gerade eben beim Hammer Schnäppchenmarkt für 5 Euro nur ein USB-Mikrofon mitgenommen. Ach, du hast nur das USB-Mikrofon dran und einen Kopfhörer auf dann? Ja, so ist es. Das scheint auch wirklich die bessere Variante zu sein als so eine Sprechgarnitur, oder Björn? Du hast doch da Erfahrung. Das ist, wenn du mit einer Sache aufnimmst, also wenn du ein Mikrofon brauchst und du dich gleichzeitig hören willst, dann ist so eine Hörsprechgarnitur ist manchmal praktikabel. Dann ist halt immer das Problem, dass du halt ein dynamisches Mikrofon drin hast, das eigentlich oft kacke klingt. Ja. So. Außer du gibst viel Geld aus und hast dann sowas, was ich hier habe, aber das will man sich ja auch nicht zu Hause hinlegen, ne? Genau, also da bist du dann halt so bei 250, 300 ja. Euro, bist du dann halt auch schon mit dabei. Ja, 200 das Headset und 100, nee, 200 das Headset und 50 das Kabel, was ich bis heute nicht verstehe. 50 Euro für ein Kabel. Ich habe schon gedacht, guck mal, ob da Koks drin ist. Ich wollte das schon mal auseinandernehmen. Gold-Kontakte und so. Genau. Ja, nein, entschuldige Björn, ich habe dich wieder unterbrochen. Ja, alles ich gut. Ja ständig alle unterbreche. Ja, alles cool. Und es gibt dann halt auch Mikrofone, die kriegst du da bist du bei 100 Euro dabei. Da hast du halt ein USB-Teil mit einem Kondensatormikrofon drin, wo du dann halt nur einfach dir noch einen Kopfhörer dran machst, den du sowieso zu Hause rumfliegen hast. Dann bist du halt wesentlich besseren Klang. Ja. Kannst dich selber vorhören, kannst die anderen hören, alles wird gut. Oder du kannst es dann halt übertreiben, wie manche andere, meine Wenigkeit zum Beispiel, dass du dir da halt irgendwie so ein paar Neumann U87 genau. Nee, also so weit ist es dann auch nicht, aber dass du dann halt ein Audio-Interface dran hast, wo du dann halt mit mehreren Leuten in einem Raum noch sprechen kannst und solchen Späßen. Aber das kann dann teuer werden. Ich werde aufrüsten, versprochen. Nee, musst du nicht. Also das klingt schon, das ist okay genug. Ich meine, was eben cool ist, ist, wenn ich glaube, was irgendwie eine ganz gute Investition ist, wenn man sowas hier machen will, also öfter anrufen oder so auch, ist dann vielleicht wirklich so ein Billo-Großmembran-Mikrofon. Obwohl, da brauchst du auch wieder Phantomspannung. Nicht, wenn du USB hast. Alter. Nicht, wenn du USB hast, stimmt. Stimmt, es gibt's nicht sogar ein recht günstiges USB-Großmembran. Ja, ja, da gibt es für 50 Euro oder so. Ja. Ist jetzt von Thomann SC440, glaube ich. Das ist eigentlich qualitativ ganz gut. Mhm. Klingt eigentlich schön warm, das ist vollkommen in Ordnung und ja, da bist du halt, wie gesagt, mit 50 Euro dabei. Ja. Ist halt das hier wieder so ein Technikgebabbel, da habe ich ja eigentlich, mag ich das ja gar nicht. Eigentlich ist mir das immer viel zu viel Technikgequatsche in diesen ganzen Sendungen, die wir so machen. Ja, hier im Chat haben sie die ganze Zeit über Google Plus gejammert, dass wir über Google Plus reden sollen. Warum sollen wir denn über Google Plus reden? Was gibt's das da? Weiß ich auch nicht. Benutzt ihr das? Nein. Gestern Nacht. Also das heißt, außer Armin benutzt von euch niemand Google Plus? Ja doch, ich tue so, als ob ich es benutze. Also ich habe noch nicht ganz dahinter geblickt. Ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, das ist wie Facebook. Das ist wie Facebook in nicht uncool. Also weil ich finde Facebook echt uncool. Ne? Ja, ich auch. Weil, also das ist, ne, also das ist so das Problem. Also das Problem, was ich mit Facebook habe, habe ich jetzt mit Google Plus auch erst tatsächlich richtig benennen können. Also ich habe mit Facebook immer nicht wirklich was anzufangen gewusst. Also ich bin da total lange schon drinne und werde damit aber nicht wirklich warm. So. Und weiß gar nicht so genau, warum. Ich weiß auch immer noch nicht so genau, warum. Was mich an Facebook stört zum Beispiel ist, dass ich finde, Facebook ist sehr, sehr übergriffig. Also Facebook behandelt mich auf Arten, die ich nicht möchte. Also das quatscht mich an. Also das quatscht mich an wie irgend so ein Typ, der mir auf der Straße was verkaufen will. Und ich habe auch nicht darum gebeten, dass der mich anquatscht. Und genauso geht Facebook mit mir um. Ich habe immer das Gefühl, als würde das Ding einen Übergriff machen. So. Zum Beispiel können mich Leute Gruppen hinzufügen, ohne dass ich dazu, also die können einfach sagen, du bist jetzt in meiner Gruppe. Ja? Und wenn diese Gruppe heißt, Nazis sind toll, dann bin ich in der Gruppe Nazis sind toll und zwar so lange, bis ich mich selber aus dieser Gruppe austrage. Und das sind so Sachen, die finde ich ziemlich zum Kotzen. Das ist bei Google Plus nicht. Und das fand ich ganz schön. Und es gibt nicht diese Pipi-Mädchen-Glückskeks-Scheiße. Noch nicht. Noch nicht. Und die komischen Farm-Dinger. Boah, ey, das, schlimm. Also wenn ich mit Pony spielen will, gehe ich raus. Genau. Yes! Das sind so Sätze, die will man sagen können, ne? Maps Avatar. Super, sehr super. Ja, toll, ne? Das kann man alles einstellen, sagt das Goki hier im Chat. Ich will das aber nicht einstellen müssen und da scheint Google Plus irgendwie ein bisschen weniger übergriffig zu sein. Also das ist eigentlich so, also ich sage mal, Facebook benutzen ist so ein bisschen wie Radio Energy hören. Ne? Geht irgendwie, aber ist eigentlich echt uncool. Facebook und Google ist das komplette Internet für viele. Ja. Leider. Oder Gott sei Dank, da ist der Rest nämlich für uns da. Ja, oder so. Wobei, also was immer an Facebook schön ist, hat ein Freund von mir mal gesagt, da hat er recht, Facebook ist die Möglichkeit, mit Leuten übers Internet in Kontakt zu treten, die sonst im Internet nicht sind. Also für die tatsächlich. Ja. Google sowas ist wie Internet, dann hat so einen Kollegen, der grundsätzlich hackt der seine URLs in Google rein und klickt dann auf den ersten Link, also www.wrint.de googelt der und klickt dann auf den ersten Link. So Verwandtschaft habe ich leider auch. Naja, es ist ein Journalist. Ne? Das ist aber auch immer ganz einfach so, also eine angenehme Alternative. Stimmt, vor allem, wenn es eine längere URL ist, dann darfst du dich ruhig vertippen, Google macht das dann richtig, ne? Genau. Ja, aber ja, wird das erfolgreich? Ich halte mich ja zurück mit Prognosen, seit ich vor etwas über einem Jahr im öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk. Holgis Wave, genau. Seitdem ich im öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk behauptet habe, Google Wave wäre die Zukunft der Kommunikation und Kollaboration, halte ich mich ja wirklich zurück mit dem Google Plus Dings. Meint ihr, das bringt was? Das wird was? Das bleibt am Leben? Ich glaube, es ist noch zu früh, da was zu sagen. Ja, einmal das und das ist schon bei Diaspora, haben sie schon gedacht, so von wegen so, oh Diaspora, das ist voll super und das killt jetzt Facebook und ja, da war ich zweimal drin. Google Plus, naja, wir werden es sehen. Also es ist immer gefährlich, wenn am Anfang so viel gehypt wird, finde ich. Wird denn gehypt oder ist das nur wieder mal unsere selektive Wahrnehmung in unserem 10.000 Leute Twitter-Universum? Das denke ich mal eher. War das nicht auf ProSieben sogar? Keine Ahnung. Heise schreibt aus, sich die Finger wund. Ja. Ja. Also ist schon Hype. Schon was ich praktisch finde daran ist, bei Google bin ich so, also ich Google, Google Mail habe ich sowieso an. So, wenn ich im Büro sitze zum Beispiel, ist Google Mail an, weil ich über das Chat-Tool, was die eingebaut haben, dann eben auch mit Kollegen in Verbindung stehe, die im anderen Gebäude sitzen und solche Sachen. Und da integriert sich Google Plus ganz gut. Also das finde ich wiederum ganz praktisch. Wobei ich auch tatsächlich dasselbe Problem habe wie bei Facebook. Ich weiß nicht, was ich da soll. Das weiß ich auch noch nicht. So, und jetzt muss ich mal, pass auf, jetzt versuche ich mal den halbautomatischen Einbeinigen. Pass auf. Also wenn das jetzt alles gut geht, ist gleich Janis dabei. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Sie beginnen gleich einen Anruf. Ja, ich will fortfahren. Das ist doch alles. Warum geht das denn hier nicht? Na toll. Also rein theoretisch klingelt jetzt bei Janis das Ding, also das Skype. Geht aber nicht. Ist doch alles scheiß. So, pass auf, dann füge ich den mal zurück und nee. Hä? Ach Mensch. Da bin ich wieder. Seid ihr auch wieder da? Ja, ja, okay. Irgendwie hat das natürlich auch wieder nicht funktioniert. Der wird jetzt gerade gehalten. Wieso wird denn der gehalten? Ja, weil du ihn angerufen hast. Ja, und deswegen aber hast du als einzelnen Anruf. Deswegen hast du die anderen gehalten und jetzt hältst du ihn, weil du mit uns sprichst. Ich finde das irgendwie nicht richtig hier. Das heißt, ich müsste ihn jetzt auch zu meiner Kontaktliste hinzufügen. Das heißt, ich müsste dann im Grunde Kontaktliste hinzufügen. Ich müsste dann also. Bitte füge mich als Kontakt hinzu. Hä? Na, hat er. Jetzt fragst du ihn. Jetzt frage ich ihn, aber. Es gab doch früher mal per Skype so eine Möglichkeit, dass man so eine Art Events erstellen konnte. Mhm. Da warst du dann quasi der Master gewesen und alle anderen konnten einfach diesem Event beitreten, waren aber erstmal gemutet. Und dann konntest du persönlich als Leiter entscheiden, wen du jetzt zu dir in die Konferenz mit reinholst und alle anderen, die unten hängen, konnten dann zuhören quasi. So wie wir es jetzt über den Livestream machen. Das ist natürlich auch nicht uninteressant, wobei das, also ich habe da ein bisschen Sorge, wenn dann mal irgendwie zufälligerweise da 30 Leute auf einen Schlag mitmachen wollen, dann verliere ich halt den Überblick. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, vor allem schmiert dir die Leitung irgendwann weg. Die konnte man aber auch begrenzen von der Menge, dass du jetzt als Beispiel sagst, 10 Leute dürfen da einsteigen in dieses Event. Ja. Und dann kannst du der Reihe nach immer rausschmeißen und dann rückt halt immer jemand nach. Achso, muss ich mir dann auch nochmal in Ruhe angucken. Das war früher mal ganz spannend, da gab es dann teilweise so kirchliche Sachen, wo halt irgendjemand aus der Bibel vorgelesen hat und sich doch unglaubliche 60 Leute gefunden haben, die ihm dazugehört haben. Wow. Oder halt wirklich allgemeine Gesprächsthemen. Mhm. Das gab es halt richtig mal auf der Skype-Homepage, stand das irgendwo, Skype-Events oder so ähnlich, und dann konntest du halt durchwählen, was du dir anhören möchtest oder wo du mitmachen willst. Ach, das ist ja mal interessant. Geht wahrscheinlich nicht bloß mit der Windows-Software, oder? Kann natürlich auch sein. Also dafür würde ich mir jetzt... Die kann echt mehr. Wie kommt das? Dass die, warum kann die mehr? Warum machen die das? Also warum machen die das nicht für beide Plattformen gleich gut? Na, jetzt gehört es ja sowieso Microsoft. Also jetzt ist ja sowieso jetzt Windows wieder vorne. Stellen die Entwicklung für Apple ein. Genau. Ja, das wird dann toll. Ne? Jetzt, wo wir hier anfangen, irgendwie Spaß zu machen. Naja. Aber ja, warum kann ich den Office Janis wird ja auch weiterentwickelt. Stimmt auch. Ich versuche nochmal Janis anzurufen. Warte mal. So, nochmal. Wahrscheinlich geht die jetzt gleich wieder auf Hold, ne? Ja, jetzt sind sie auf Hold. Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Es funktioniert alles nicht. So, dann halt nicht. So, dann ja, das macht nichts. Du kannst mich eh bald gleich rausschmeißen, weil ich langsam auf Arbeit muss. Ich Wie? Muss halt noch ein bisschen Blut durch die Gegend fahren. Du musst Blut durch die Gegend fahren? Ja. Bluttaxi. Bluttaxi? Genau. Ein Kollege. Wie Kollege? Ich war mal beim Rettungsdienst. Und Bluttaxi, also wie? Also du fährst Blut? Also du naja, es gibt auch Blutspendedienste, die halt irgendwo an Orten Blut abzapfen. Mhm. Und das wird ja dann halt in die Zentralen gefahren und das wird ja halt an einem zentralen Punkt wird's verarbeitet und da wird es halt quasi hingefahren. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Das muss ja irgendwo, das wird ja nicht in den Krankenhäusern gelagert, oder? Nee, das wird bei der Blutspende zentral gelagert und dann irgendwo verarbeitet. Und dann halt weitergefahren. Da fordern die Kliniken das dann an. Irgendwie, ich brauche mal, was weiß ich, 5 Liter die Blutgruppe. Genau, das wird halt, eine Blutspende sind halt ein 1/2 Liter Blut. Das wird verarbeitet und getrennt in halt die normalen Erythrozyten. Das ist halt das rote Zeug. Mhm. Und aus 3 Spenden kann man noch eine Portion Plasma quasi machen. Das wird dann gelagert und die Krankenhäuser oder Arztpraxen oder wer da berechtigt ist, das anzufordern, die schreiben dann früh halt einen Fax und kriegen das dann im Laufe des Tages über Kuriere zugestellt. Und so ein Kurier bist du? Unter anderem, ja. Und was ist Plasma? Oh, das übersteigt jetzt mein grobes Wissen. Aber grob gesagt, das Wasser im Blut. Ja. Ah, okay. Ja. Also wenn du die Erythrozyten, also die roten, die weißen und die Blutplättchen rausfällt, das hast du das Plasma. Mhm. Grob. Ganz grob, ja. Und wenn du sagst, du machst das unter anderem, was machst du, wenn du nicht gerade Blut durch die Gegend fährst? Na, hauptsächlich bin ich Student und ich habe halt, also das hat halt ganz gut gepasst mit dem Thema heute, weil ja jetzt dieser Bundesfreiwilligendienst gestartet ist, habe ich das früher als Zivildienstler gemacht und habe das dann verlängert und habe das dann als zusätzliche Einnahmequelle neben dem Studium noch weitergemacht. Ach, und weil sie den Zivildienst abgeschafft haben, hast du überhaupt den Job noch kriegen können jetzt? Nee, ich habe das früher gemacht. 2007 habe ich meinen Zivildienst gemacht, ganz normal. Bis Mitte 2008, habe dann 3 Monate verlängert und habe dann 2009 im Februar wieder angefangen. Und merkt ihr, weiß ich gar nicht, was ist denn das für ein Verein, wo du bist? Ist das ein privater oder ist das so Rotes Kreuz? Beim Roten Kreuz. Merkt ihr, dass die Zivis wegbleiben? Bleiben die überhaupt weg? Nee. Ja, also momentan, wie gesagt, das läuft ja jetzt aus, also halt quasi per heute. Ja. Und wir haben jetzt auch erstmal keine neuen eingestellt und müssen halt erstmal gucken, ob man das mit der Stammbesatzung und halt Aushilfen regeln kann oder ob es da Freiwillige gibt, die sich melden. Also wir überlegen da noch, wie wir das lösen. Wie viele Leute fallen euch da aus insgesamt? Habt ihr da eine Größenordnung? Also jetzt nur bei uns, Standpunkt Cottbus, waren es glaube ich mal so 4 bis 5 Zivis teilweise und die fallen jetzt einfach weg. Das heißt, da musst du Leute einstellen? Ja, na, also halt diese Nachttour, die ich jetzt fahren möchte, die wird jetzt sowieso grundsätzlich nur noch von Studenten übernommen, also das ist schon erledigt. Und die Tagestouren machen bis jetzt dann halt die Festangestellten. Mhm. Was kostet ein Zivi? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir damals verdient haben als Zivildienstleister. Ich glaube, das waren bei mir so um die 500 Euro im Monat, ja, circa. 1000 Mark, ja, kommt hin. Und dann halt noch, gab es ja noch Weihnachtsgeld und halt dieses Entlassungsgeld. Mhm. Wie lange bist du unterwegs? Beziehungsweise was verdienst du da als Student? Also kommt das preislich auf selber raus? Also die 500 Euro, die der Zivi gekostet hätte, kriegt dann jetzt der Student und das reicht? Kann ich. Also ich bin halt nur auf 400 Euro Basis eingestellt und ich arbeite halt quasi viel weniger, als ich als Zivi dafür arbeiten müsste. Mhm. Das ist immer unterschiedlich. Also wie gesagt, 400 Euro ist ja die Grenze und manchmal reicht man die, manchmal nicht. Ja, du kriegst ja auch mehr, wenn du nachts fährst oder wenn du an Wochenenden fährst oder wenn du an Feiertagen fährst. Das ist ja, du kriegst ja da normal dein Stundengeld plus eben nochmal Zuschläge. Ne? Mhm. Genau. Und dann halt bis die 400 voll sind. Und dann hast du das manchmal, wenn du dann so eine Sonntags-Nachtschicht fährst, da kommst du schon mal so, wenn du Glück hast, mit 200% raus. Was gibt's beim Roten Kreuz eigentlich fürs Blutspenden? Da gibt's nichts, ne? Ein Brötchen, oder? Ein Imbiss halt, ganz normal. Mhm. Weil ich habe vor Jahren mal einen interviewt von so einem privaten Blutspendedienst. Und der sagte halt, dass es, den hatte ich nämlich auch vergessen zu fragen, was Plasma ist. Und der sagte halt, dass es bei denen halt Geld gibt, aber die dürfen damit nicht werben. Das fand ich ganz interessant. Also der darf zwar sagen, so hier kommt Blutspenden, es soll euer Schaden nicht sein. So, darf aber nicht dazu schreiben in die Werbung, dass es eben für normal, also für Blut, glaube ich, weiß ich gar nicht, da darfst du alle 3 Monate, glaube ich, ne? Ja, alle 60 Tage, alle 60 Kalendertage. Männer 5-mal im Jahr, Frauen bloß 4-mal. Und Plasma geht aber, glaube ich, irgendwie alle 3 Tage oder sowas, ne? Alle 48, also 48 Stunden müssen zwischen den Spenden liegen. Genau, und dann kriegst du nämlich für Blut irgendwie, gab es dann, ich weiß es gar nicht mehr, 30 Euro oder 25 Euro oder sowas und für Plasma 15. Oder genau, so. Und dann gibt es noch einen Dicke-Leute-Bonus beim Plasma. Wie? Wenn du unter, ich glaube es waren 85 oder 90 Kilo wiegst, werden bei einmal Plasma 750 Milliliter abgezapft und bei Leuten, die über diese Kilogrenze wiegen, werden halt 850 Milliliter abgezapft. Also so war es zumindest bei den Privaten, wo ich mich da mal informiert habe. Und dann hast du quasi 2 oder 3 Euro mehr gekriegt pro Spende und jede 5. Spende gab es für alle dann nochmal finanziell nochmal extra was drauf. Ach, das ist ja richtig lukrativ dann. Ja, ist aber auch ganz schön anstrengend. Ja? Ja. Was, wie zapfen die denn Plasma ab? Also zapfen die Blut ab und tun die roten Blutkörperchen dann hinterher wieder rein? Ja, du kriegst halt Blut abgenommen, das wird in eine Zentrifuge gepackt, also ähnlich halt der Salatschleuder. Und die leichten Bestandteile, die gehen dann quasi raus und die schweren bleiben drin. Und das Schwere, also quasi die roten Blutkörperchen, werden dann wieder zurückgepumpt durch die gleiche Leitung. Bäh. Ich hatte, das fand ich jetzt gerade irgendwie fies, muss ich ehrlich sagen. Naja, die roten Blutkörperchen brauchst du ja für den Sauerstofftransport. Mhm. Je mehr du davon wegnimmst, desto schlechter ist es halt. Weil ja, aber ich finde irgendwie durch dieselbe Leitung wieder reingepumpt, finde ich irgendwie eklig. Ja, ja, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das eklig vor. Also ich habe es schon gesagt. Zwei Stiche, so wie bei der Blutwäsche. Das war mal, das ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Und also ich habe es, wie gesagt, zweimal gemacht. Ich bin dabei auch zweimal umgekippt. Also für mich ist diese Einnahmequelle gestorben. und für mich persönlich war es so, zum Ende hast du dann halt wirklich immer diese Stöße gemerkt, wie das halt wieder zurückgepumpt wurde, hast du halt richtig gemerkt, wie der Arm so pulsiert. Und das kann halt auch nicht jeder machen. Inwiefern nicht jeder? Also wovon hängt das ab? Naja, dieses, ob man das für sich verträgt persönlich. Ach so, okay. Manche finden das, wie du gerade sagtest, ein bisschen eklig. Hm. Andere halt nicht. Also ich kenne durchaus Leute, die sind dann wirklich alle 3 Tage dahin gerannt und haben sich davon ordentlich was dazu verdient. Und ich habe es nach den 2 Mal aber sein lassen. Tja, müsste ich mal ausprobieren. Wenn ich das lang genug mache, kann ich mir dann hinterher so ein Faltrad holen. So. Soll ich nochmal versuchen, noch irgendwie einen anzurufen mal? Naja, du kannst ja, nimm mal mich raus, ich mach jetzt los. Und wir können ja, wenn du das nochmal machst, kann ich ja ein bisschen eher drankommen. Ja, ich muss dann mal, ich übe ja noch, also das ist ja tatsächlich jetzt auch die erste echte Sendung, die wir machen. Das ist aber ein schönes Konzept. Vielen Dank. Mir kommt das auch sehr zugute. Ja, nee, ich dachte also dann immer so zum Ende der Woche irgendwie mal gucken. Also und wenn was anstand in der Woche, kann man ja drüber reden. Ansonsten quatschen wir eben über das, worüber wir immer quatschen. Das ist ja eh immer dasselbe. Also warte, dann jetzt Buschfunk auflegen, ne? So. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder zu dritt. Hm? Wieso ist ein Buschfunk jetzt noch hier zu sehen? Komisch. Na gut, dann versuche ich nochmal Jannis anzurufen, oder? Was meinst du? Ja, mach mal. Okay, also halb. Jetzt geht ihr geht jetzt wieder auf Hold, glaube ich. So, und warum geht da keiner ran? Weil der hat nämlich irgendwie, der hat rumgepunkt, das ist auch schon wieder ein bisschen her, eine Viertelstunde her, als wir über Facebook geredet haben und behauptet haben, das wäre uncool, hat er gesagt, ich bin Schüler und ich habe da einen ganz anderen Blick drauf als ihr. Und den würde ich jetzt ganz gerne eigentlich mal hören, diesen Blick. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund geht er nicht ran. Dafür sind jetzt, glaube ich, ihr beiden seid wieder da, Armin Björn, oder? Ja. Jo. Yay. Hm. Aber warum hängt jetzt, seht ihr das bei euch in den Skype-Clients, dass da das, ja. Dass Felix da noch rumhängt? Ja, ja, weil er Buschfunk ist nur so dunkel genau. Da. Genau, weil er jetzt, glaube ich, wenn wir was schreiben würden, das würde er auch noch mitkriegen. Mhm. Also es würde eben dann nachgesendet werden. Jetzt ist er verschwunden. Echt? Nee, doch nicht. Du machst mich fertig. Alles okay. Wie, welchen Namen rufe ich an? Satzzeichen 001 nennt er sich, den ich versuche anzurufen, weil er noch da ist. Und ich muss ihn aus der Konferenz entfernen. Aber wie mache ich das denn? Geht ja gar nicht. Anrufen kann ich ihn? Nee, entfernen geht nicht. Hm. Naja, haben wir eigentlich noch Themen? Weil uns gehen jetzt gerade die Themen aus, ne? Hm. Oh. Ja. Ich bin gerade überfordert mit dem Chat. Wie, du bist mit dem Chat überfordert? Ja, das ist, man darf nicht, wenn man sowas macht hier, man darf einfach nicht ins Internet gucken. Also weil in dem Moment, wo du anfängst, irgendwie auf sowas wie den Chat zu gucken oder so, oder anfängst hast auf sowas du das wie den Chat zu gucken, hast du das Tim-Problem, genau. Also das saugt dich halt komplett ein. Also das ist so, man ist auch nicht mehr in der Lage, sich dann auf beides zu konzentrieren, weil so, wo das geht, ist ja beim Fernsehen. Also Fernsehen und Quatschen nebenbei ist überhaupt kein Problem, du kriegst beides mit. Nee. Aber mit dem Netz funktioniert das halt nicht, ne? Das ist bei mir aber auch überhaupt nicht der Fall. Bewegte Bilder sind bei mir tödlich. Also wenn sich irgendwo was bewegt, ich bin vollkommen paralysiert davon. Ah, echt? Wenn Fernsehen läuft, nichts zu machen. Da kriege ich nichts mehr mit. Meine Frau hat schon mit mir telefoniert und ich war auf einmal vollkommen weg. Hat sie dann nur gebrüllt. Ich dachte, was ist denn los? Ja, du guckst gerade Fernsehen, oder? Sag ich, ja. Ja, mach entweder aus oder leg auf. Ich sag, okay, tschüss. Fernsehen? Also beim Fernsehen habe ich überhaupt keine Probleme. Im Internet habe ich das auch. Also sobald ich auf den Chat gucke, macht's. Also bin ich weg. Ja. Ja, Das hatte ich eben ansatzweise auch, ja. Weil ich gerade was geguckt habe. Aber das ist, ja. So, aber das Tim-Problem ist ja, dass er immer rumschraubt. Na, er surft. Echt? Ja, der hat den Anspruch, was eigentlich ja auch sehr praktisch ist, der hat den Anspruch, die Shownotes fertig zu haben, wenn die Sendung fertig ist. Das heißt, wo ich mir jetzt einfach nur aufgeschrieben habe, Holiday Park, Apfelkasten, Pferdehändler, Blutspende, hat der den ganzen Kram schon mit Links unterlegt und kann es sofort publishen. Und da hast du dann natürlich irgendwann das Problem, dass du immer wieder abgelenkt bist, so wie ich jetzt gerade, weil ich versuche, immer noch Janis dazu zu kriegen, weil ich seinen Blick auf Facebook trotzdem irgendwie nochmal interessant finde. Versuche jetzt nochmal. Ist Tim so multitaskingfähig? Der ist nicht multitaskingfähiger als wir alle anderen auch, also aber er lässt es halt drauf ankommen und es funktioniert ja auch. Boah. Ja. Wobei es halt echt manchmal so den Eindruck macht, es macht wirklich den Eindruck, dass er manchmal so am Rumschrauben ist und warum kratzt jetzt hier was? Vor allem, wenn es dann im Chat kommt, ne? Oh, hier kratzt irgendwas, hier rauscht irgendwas. Und dann ist er erstmal weg. Das merkst du dann auch immer direkt. Ja. Weißt du direkt. Bei Mobile Max ganz, ganz schlimm. Genau, jetzt reden erstmal eine halbe Stunde lang die anderen drei und alles wird gut. Ja, aber solange dann noch drei sitzen, ist doch auch in Ordnung. Also dann finde ich das ja sogar lustig. Also ich finde das ja immer sehr lustig, wenn man dann so einen dabei hat, der gerade irgendwie so einen Nerdfilm anfängt zu fahren. Weil da kann man ja auch so Brainfuck machen irgendwie, ne? Und den dann irgendwie auch noch. Also ich betroll ja gerne Leute, ne? Und wenn Tim dann so anfängt, irgendwie irgendwas nachzugucken oder so, dann troll ich halt drauf rum. Und erfreue mich daran, wie mein Gegenüber dann langsam anfängt zu köcheln. das kann man ganz gut so. Jetzt versuchen wir nochmal Janis, da hat eben das nicht geklappt. Pass auf. Jani, Mist, warte hier, Achtung. Tada! Janis? Es geht. Juhu. Hallo Janis. Und du warst nicht weg. Hallo? Ja, Moment. Oh, Schäbo. So. Was? Wieso? Hörst du mich? Ja. Ich muss erstmal den Stream ausmachen, ich habe dich doppelt gehört. Ach so. Mit was für einem Equipment kommst denn du da? Das ist ein MacBook, ein stinknormales. Ach so, eingebautes Mikrofon. Ja, ich habe leider keins so rumliegen hier. Aber ein Kopfhörer auf? Ja, genau. Okay, ja, dann geht das einigermaßen. Das ist die. Ja. Wie nennt man das eigentlich, Björn? Diesen Effekt, dass das Mikrofon ausgeht, wenn der Kopfhörer, wenn der Lautsprecher angeht. Also dieses, weißt du, dass das immer so zuzieht irgendwie. Das ist dann so ein, weißt du auch nicht. Echo-Unterdrückung? Echo-Unterdrückung ist das, ne? Ja, genau, diese Echo-Unterdrückung, die dann, das klingt immer so komisch, wenn diese Echo-Unterdrückung anspringt. Ach, du meinst, wenn du über normalen Lautsprecher genau, hörst dann? Genau. Ach so, ja, genau. Das ist diese. Also manchmal, die kannst du auch austricksen. Du musst nur laut genug reden. Dann hörst du trotzdem Feedback. Also du hörst dich nochmal. Super. Okay. Also schnell den Effekt, laut. Den ich dann immer habe, ist, dass die Leute mich anschreien, dass ich doch mal meine Kopfhörer aufsetzen soll. Ja, das ist ja genau. Das tun sie zu Recht. Also. Ja. Ja, deswegen habe ich ja jetzt doch Kopfhörer auf. Sehr gut. Ja. Du sagst, du hättest einen anderen Blick auf Facebook als wir? Ja, genau. Also ich habe gesagt, um das nochmal, ne, also obwohl das ist ja Quatsch, was ich hier mache, ich muss mich ja gar nicht so verhalten, als hätten wir hier UKW mit vielen zufälligen Hörern. Die meisten, die zuhören, haben das ja entweder schon die ganze Zeit oder absichtlich gemacht. Naja, dann erzähl mal. Ja, als Schüler hat man ja irgendwie das Problem, dass man sich auch austauschen will, auch wenn man nicht in der Schule ist, weil man ja irgendwie mit Freunden irgendwie so gedings ist, ne? Und man hat eben eigentlich den Freundeskreis nur in der Schule. Und deswegen gab es irgendwann mal, habt ihr ja bestimmt auch gehört, dieses StudiVZ, wo dann irgendwie SchülerVZ von ausgegangen ist. Mhm. Wo ich hier unter dem grandiosen Namen Heike Kraushaar, Heike Kraushaar? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, also ich hieß Heike Krause oder, Heike Kraushaar hieß ich. Und es gab eine Heike Krause und irgendwer hat das irgendwann mal missverstanden, als ich das im Radio so angedeutet habe. Und dann ist irgendwie Heike Krause, die hoffentlich, also vielleicht war das ja auch nur ein Fake-Account, habe ich mir dann immer gedacht. Aber wenn die wirklich existiert hat, hat die sich ziemlich gewundert, weil dann irgendwie so 300 Freundschaftsanfragen auf die eingedroschen sind von Leuten, von denen die noch nie gehört hat. unter anderem Anne Fresse und solchen Menschen. Ja, das kenne ich ja noch. Ja. Aus Nightline-Zeiten war das. Ja, ja, genau, das war aus Nightline-Zeiten, wo wir noch ein bisschen asozialer unterwegs waren. Also auf jeden Fall, ne, Schüler-VZ. Hm? Und irgendwann gab's ich darf mal ganz kurz unterbrechen. Jo. Meine Frau kommt gerade heim, ich klinke mich raus, ich höre zwar noch weiter zu, aber mein Mikrofon schaltet ja aus. Alles klar, Armin. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ja, also irgendwann gab es so in der 7. Klasse oder so, so eine Zeit, wo einfach jeder auf der Schule auf Schüler-VZ ist. Und das sagen wir in der ganzen Stadt so und anscheinend auch in Deutschland so, dass es super populär geworden ist, dass jeder auf Schüler-VZ ist. Mhm. Wo ne, man immer befreundet war mit allen Leuten, die man so kennengelernt hat und dann eben auch die Posts von den anderen mitbekommen hat und irgendwie Nachrichten ausgetauscht hat. Und irgendwann sind wir dann alle auf Facebook gewechselt. Und damals war Facebook ja noch so, ja, du hast irgendwie ne, für jeden Nutzer so eine Seite und eigentlich ist es so, dass du jedem auf die Pinnwand, also auf diesen, wie heißt das auf Englisch, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall auf die Seite schreibst du halt irgendwas und kannst so Nachrichten austauschen. Da gab es auch den Chat noch nicht und es gab nur diese, ja genau, irgendwie sowas. Das gab es auf jeden Fall und so wurde es halt auch genutzt. Also man hat sich irgendwie nach der Schule dann auf Facebook oder Schüler-VZ rumgetrieben und dann Nachrichten ausgetauscht. Und das heißt, das war also nicht sowas wie so, also bei mir ist es ja tatsächlich so, ich gucke da rein. Also bei mir ist das so ein bisschen, ich habe eben so diese Twitter-Sozialisierung irgendwie. Da gucke ich drauf und habe so einen Ausschnitt von, was weiß ich, den letzten 30 Minuten, was da in dieser Kneipe so gebabbelt wurde. Und da beteilige ich mich entweder dran oder ich lasse es. Und wenn ich genau das bei Facebook mache, funktioniert das bei mir nicht. Das heißt, ich muss mich da die ganze Zeit aufhalten, als wäre es ein Raum? Ja. Naja, das war so. Also das ist jetzt irgendwie Stand 2008, 2009 und irgendwann hat es dann ja angefangen, dass Facebook zum zweiten Twitter wurde. Also die haben sich ja irgendwie ganz viel von dem Konzept von Twitter geklaut und inzwischen ist es ja eigentlich. Ich habe das gestern meiner Mutter sogar noch erklärt und ich habe es so erklärt, dass Facebook eigentlich Twitter ist für die Freunde, die nicht auf Twitter sind. Mhm. Und als Schüler hat man eben ganz, ganz viele Freunde, die nicht auf Twitter sind. Und deswegen funktioniert eben Twitter für mich nicht so, wie es für dich funktioniert wahrscheinlich. Also ich habe ne, auf Twitter irgendwie so Leute, die Kluges sagen und nicht so meine Freunde eigentlich. Ihr wisst, wie ich das meine. Nein, natürlich. Nein, das war völlig, also, völlig unverfänglich jetzt. Nein, also so jemand wie Leo Becker vom FS Sickerlog oder Tim oder dich oder ne, irgendwie so Leute, die man irgendwie so ein bisschen kennt und oder so Designer aus Amerika und sowas. Und auf Facebook habe ich eben die Leute, die ich auch im echten Leben kenne. So. Und da ist der Inhalt einfach anders, dieser Post. Also es ist im Grunde vom Konzept her ja das Gleiche, aber auf Twitter gucke ich, was gerade in der Netzwelt so aktuell ist oder vielleicht ein bisschen, was auch allgemein in der Welt aktuell ist. Vielleicht, wenn die BBC was Cooles twittert oder so. Und auf Facebook gehe ich eben und gucke, was in meinem Freundeskreis passiert, was ich nicht mitkriege. Mhm. Also schreiben wir zumindest zum Beispiel, gestern hat jemand gefragt, ja, haben wir denn heute schulfrei oder nicht? Und dann gab es da eben eine Diskussion, ob das so war. Und wir haben beschlossen, ja, auch wenn wir nicht schulfrei haben, wir haben einfach schulfrei. Und sowas passiert eben auf Facebook. Bei mir zumindest. Verstehe, ja. Ich habe, also bei mir ist es so, ich habe meinen Freundeskreis ist eben komplett anders organisiert. Ja, also ich glaube. Also es ist ein Großteil meines Freundeskreises ist auch bei Facebook mehr oder minder aktiv, aber der Austausch untereinander, der vollzieht sich komplett anders. Mhm. Also das ist dann tatsächlich irgendwie eher so alte Leute-Kommunikation, Telefon, E-Mail, solche Sachen halt. Oder halt dann Instant Messaging. Also Instant Messaging ist bei mir eigentlich so das Hauptkommunikationsmittel. Ja, bei mir ist das auch. Also, aber ne, da können halt nicht alle mitlesen und es ist nicht so persistent. Genau. Ne? Also klar, wenn du was bei Facebook reinschreibst, ob morgen schulfrei ist, dann können das alle lesen, solange es da steht. Genau, also manchmal setzt man dann einfach auch eine, also es ist halt so abends, also jetzt um diese Zeit ist einfach jeder Schüler am PC und jeder kriegt halt auch mit, was geschrieben wird. Und wenn ich jetzt irgendwas schreibe, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie bei irgendeinem Freund irgendwas, dann kann es auch passieren, dass im Instant Messaging mir jemand anschreibt und mir das dann irgendwie näher erklärt, weil er keinen Bock hat, dass das jeder mitlesen kann. Verstehe. Also meistens fangen die Diskussionen so in der Schule an, führen sich dann über Facebook fort und enden dann im, ja, im Adium oder dann eben auf dem Handy. Mhm. Und ja, also das ist so ein Zwischending irgendwie. Ja, ist Facebook denn, also bei mir, was habe ich eben gesagt, Facebook ist ein bisschen wie Radio Energy hören. Also geht schon, tut auch nicht allzu weh, aber letztlich ist es irgendwie uncool. Ist das bei euch auch so? Nehmt ihr Facebook als notwendiges Übel oder ist das schon ein cooles Gerät? Also ich persönlich finde Facebook deswegen cool, weil es einfach besser war als SchülerVZ. Also ich das da war nicht schwer, oder? Ja, genau. Also SchülerVZ ist halt irgendwie das, was deutsche IT-Web 2.0-Firmen können, nämlich ein Klon von Facebook. Also ja. Es war 1:1 Facebook. Damals als SchülerVZ irgendwie das große Ding war und sie diese Werbezettelchen vor den Schulen verteilt haben, so, da war Facebook auch eindeutig das coolere Teil. Also da habe ich auch gesagt, warum geht ihr da überhaupt? Dann geht doch zu Facebook, das ist doch viel geiler. Ja, genau. Und ja, deswegen fanden wir es halt cooler und deswegen sind jetzt alle drüben. Und ich glaube auch, dass das sich so verändert wird, dass Google Plus jetzt das coolere Ding wird, das glaube ich schon. Also Facebook wird halt immer, in meinem Freundeskreis wird das immer so ein bisschen datenkrakenmäßig angesehen. Ne? Also das hat sich ja jetzt auch verändert und langsam wissen dann auch die Leute, ja, vielleicht sollen wir mal aufpassen, was wir alles schreiben auf Facebook, weil das bleibt ja alles gespeichert und so. Und na gut, bei Google, wobei ist das bei Google, wird das jetzt vielleicht nicht besser. Bei Google aber, genauso ist, ne? Ja, aber da hat man trotzdem immer noch, also zumindest geht es mir wirklich so, ich habe bei Google immer noch eher, also Google würde ich immer noch eher vertrauen als Facebook. Keine Ahnung warum, vielleicht weil mir der Zuckerberg so unsympathisch ist. Genau. Ich auch. Das ist, der, wie er in den deutschen Medien immer genannt, der Zuckerberg, finde ich total super. Ja. Ich kann den auf den Tod nicht ausstehen und ich glaube, das macht auch zum Teil die Sympathie, die bei mir Facebook nicht entgegenspringt, macht, glaube ich, der Typ aus. Mhm. Ja. Und auch seine Aussagen. Ja, und auch, also das, was mich bei Facebook eben auch ganz, ganz krass stört, das ist wirklich, Annemarie Schneidereit hat einen Glückskeks geöffnet. Oh. Und ne, so, welcher, ja. Ja, welcher an seiner eigenen Kotze erstickten Rockstar bist du? Weißt du, so diese ganzen komischen Social Games, die da so sind, da kriege ich zu viel drüber. Also da krieg ich richtig zu viel. Ein Bekannter von mir verdient sich, der hat eins davon programmiert. Ich sag nicht welches, aber der macht nichts mehr, seit er das programmiert hat. Ja, der recht. Ja. Und dann noch diese ja, ne? Auch einfach, ja, ja, eben. Also was ich ja? Sind die die Janis, deine, also in deinem Freundeskreis oder überhaupt so unter euch Schülern, ist Google als Mail-Anwendung denn da weit verbreitet? Weil das Tolle an Google Plus ist ja, dass es sich in Google Mail integriert irgendwie. In meinem Freundeskreis schon. Allgemein ist aber web.de eigentlich so der Standard. Ja, das ist ganz interessant eigentlich. Also wenn man mal so eine Statistik anguckt oder ich glaube irgendein Abi-Jahrgang hat mal in ihrer Abi-Zeitung, ja, welche Mailadresse hast du denn gemacht? Und da kam 70% web.de raus. Und Google aber auf Platz 2, glaube ich. Das finde ich ja echt faszinierend, weil web.de, die haben doch irgendwie so, ich habe da auch noch eine Adresse. Und die habe ich ja da auch nur, weil ne, holgerklein@web.de eben eine tolle Adresse ist. Ich habe da seit Jahren nicht mehr reingeguckt und dann auch irgendwann, du kriegst dann ja immer Benachrichtigungen von denen auf deine alternative Mailadresse, ja, dass die irgendwelche tollen, die Werbung, was, ja, genau. Und dann habe ich irgendwann in Google Mail einen Spamfilter eingerichtet auf web.de. Das heißt irgendwie, wahrscheinlich ist da mein Postfach schon längst vollgelaufen und ich habe es noch nicht gemerkt. Aber was ich da immer so, was ich eben, weil die haben da überhaupt keinen Speicherplatz, ne? Ja, genau. Richtig. GMX. Also wenn du, ja, GMX und web.de ist für mich eigentlich so ein bisschen das Gleiche. Also das ist irgendwie, das, wenn du, wenn du zum Beispiel mal ne, Mac OS X und Windows 2000 vergleichst, ja, dann ist Google Mail so das OS X und Windows 2000 oder 95 wäre dann web.de. Also stimmt, das ist auch vom, ja, Feeling. Ja, genau, es stimmt. Das ist echt so das Gefühl, was man hat, wenn man web.de oder GMX benutzt, ist irgendwie, ja, Windows 98, ne? Ja, genau. So, irgendwie so, ja. Es hat noch diesen Alta Vista Feeling. Das Alta Vista Feeling, das Alta Vista Feeling sollten wir als Meme verbreiten. Da kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr mitreden. Also ich weiß, was das Wie alt, bist du? Das kenne ich nicht. Wie alt bist du? Ich bin 16, 17 bin ich. Alter, wisst ihr, was, also ich weiß gar nicht, wann sind denn die, gibt's die noch? Nee, ne? Den die gibt's noch, glaub, aber die sind, glaube ich, glaub, ja gut oder so. Ach so. Dann machen die schon Bing, irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, den Babelfisch gab's lange noch, ne? Den fand ich cool, den kenne ich. Babelfisch, alter Vista, den kommt. Hat ja, glaube ich, Yahoo nicht geholt. Alter Vista, ja, gibt's noch. Die sind halt ja, jetzt nur noch. Also unten bei altavista.com steht Copyright Yahoo. Ah ja. Das ist alles Yahoo, ja. Gehört alles Yahoo. Ja. Irgendwann gehört Google Yahoo und dann. Bestimmt. Dann geht die Welt unter. Was ist eigentlich geworden aus? Es gab vor ein paar Jahren mal so einen Flash-Film. Wie hieß denn der? So ein Flash-Film, der die Entwicklung dieser ganzen Big Player im Internet ins Jahr 2015 projiziert hat oder sowas. Wie hieß denn der? Und das war so, das war sehr cool gemacht. Das war eben aufgemacht wie so ein, so wie eine Ausgabe der Enzyklopädie Galactica, die durch ein Loch im Raum Zeitkontinuum zu uns gefallen ist. Und so ähnlich war das auch. Also so ein Film aus dem Jahr 2015, der zufälligerweise in unserer Gegenwart gelandet ist. Und das würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie verbreiten könnten, gut, weil ich nicht weiß, wie man das hier machen würde, wenn man das machen wollte. Aber Mann, wie hieß dieser Film? Jetzt sag doch mal. Ich habe keine Ahnung. Chat? Hallo, Chat. Hallo. Schattenredaktion, bitte. Wie hieß dieser? Nein, Fireball war eine Suchmaschine. Ja. ja, das wisst ihr alles nicht mehr, ihr jungen Leute. Wir sollten uns unbedingt mal zusammensetzen und vom Krieg erzählen. Wie alt bist du, Björn? Ich bin 32. Ja, dann kommt das hin, das kriegen wir hin. Ja, ich bin 89, habe ich meine E-Mail geholt. Echt? 89 schon? Ja. Krass. Ganz am Anfang. Akustikkoppler, alles wird gut. Das ist ja richtig. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich meine erste E-Mail-Adresse? Das muss irgendwie so 93 oder so gewesen sein. Ich glaube, da waren meine Eltern noch nicht mal zusammen. 93, 94. Damals gab es nämlich, damals hatte ich eine E-Mail-Adresse am Rechenzentrum der Uni Köln, die mir ein Kumpel besorgt hatte. Irgendwie, womit ich aber praktisch nichts anfangen konnte, weil ich nichts hatte, womit ich hätte irgendwie mal ne, so meine Mails holen können. Und dann gab es nämlich damals, das fand ich auch sehr cool, genau, Epic 2015 hieß der Film. Entschuldigung, der Chat wusste es, super. Schreibe ich dann in die Shownotes. Epic 2015, Epic Fail. Keine Ahnung, und da stand drin, und das finde ich nach wie vor ein sehr plausibles Szenario, irgendwann übernimmt Amazon alles. Weil nämlich während alle so auf Google und Facebook und alle gucken und riesige Umsätze gefahren werden und was die denn alles machen, macht Amazon so ganz so still und leise, weißt du? Amazon macht dann auf einmal, kriegst du da Lebensmittel, dann kriegst du auf einmal Werkzeug. Ich habe meinen Kühlschrank bei Amazon gekauft. Ja? Das ist total absurd irgendwie. Also du kriegst eben alles bei Amazon und das finde ich eigentlich ganz faszinierend. Irgendwann versorgen die eben alle mit allem und dann kannst du auf Google verzichten und auf Facebook, aber nicht mehr auf Amazon. Tada. Und Amazon ist auch gar nicht so eine große Firma, oder? Ich weiß es also gar nicht. So im Vergleich zu dem, was die leisten so im Internet, sind die, glaube ich, relativ klein. Also in Deutschland zumindest. Das kann ich gar nicht beurteilen. Also die hatten ja jetzt neulich irgendwie angekündigt, dass sie hier in Berlin noch ein Zentrum aufmachen wollten und haben angekündigt, dass es perspektivisch 500 Jobs geben soll. Was für so einen Riesenkonzern eigentlich recht wenig ist, ja, so gefühlt, stimmt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was da so in diesen Verteilzentren in Bad Hersfeld zum Beispiel da unten, wie viele Leute da arbeiten, keine Ahnung. Irgendwann kam mal auf Arte, glaube ich, darüber was, aber ich habe es auch wieder vergessen. Aber das ist echt sowas, man hätte sich, also hätte, könnte, wollte, ne? Man hätte sich damals Amazon-Aktien kaufen und weglegen sollen. Oder Apple-Aktien. Mein bester Freund hatte Apple-Aktien und hat die irgendwann verkauft. Oh Mann, ey, der beißt sich heute noch so in den Arsch. Und zwar hatte Apple doch mal so einen Tiefpunkt mit OS 9. Ja. Ne? OS 9, ja. Also OS 9 war der Grund, dass ich einen Windows-Rechner gekauft habe. So mies war das. Das war echt ganz übel. Und da hast du übrigens mal eine Radiosendung drüber gemacht, glaube ich. Echt? Ich habe mal eine Radiosendung gemacht? Ja, ich glaube, ein Chaos-Radio ging, glaube ich, mal da. Ah, nee, warst du das? Irgendwann gab es mal ein Chaos-Radio über Apple und da habt ihr das auch angesprochen. Ah ja, weiß, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich ja immer nicht dran erinnern, was ich so rede. Das ist ja das Praktische. Das heißt, wenn wir nächste Woche die nächsten Ferngespräche machen, dann reden wir genau über dieselben Sachen. Ja. Und das fühlt sich für mich so an, als wäre alles neu. Das ist total angenehm. Das ist echt total angenehm. Also meine Welt ist immer neu und spannend und aufregend. Außer wenn es langweilig wird, aber dann rufe ich auch boring. Wo war ich? Genau. Und da hatte Apple mal irgendwie so einen totalen Tiefpunkt und war so richtig kacke. Irgendwie so um die Jahrtausendwende oder kurz nach der Jahrtausendwende muss es gewesen sein. Ja, und dann hat er eben seine Apple-Aktien verkauft, auch mit Verlust sogar. Weil er sich gedacht, ja, das bringt ja alles nichts mehr und ich brauche jetzt die Kohlen und so. Und die sind seitdem irgendwie, ja, ne? Irgendwie sind die, ich weiß nicht, vergoldet worden oder sowas. Also ganz böse. Chaos Radio was? 60 war es, höre ich gerade. Kann sein. Ja, was heißt, höre ich? Also ich höre es nicht. Ich sehe es auch. Ich höre gerade aus der Regie. Das ist genau die Links, die der Chat raushaut. Ich sagte jetzt immer, ich höre aus der Regie, weil das klingt irgendwie so schön oldschool. Ich höre gerade aus der Regie, es war Chaos Radio 60, in dem über Apple geredet wurde. Mit Pavel sogar. Der Typ, der so viel Tolles sagt, aber so Pavel, lange dafür braucht. Pavel ist super. Ja, außer man sagt Pavel vorher, dass er nicht so lange dafür brauchen soll, dann geht das auch. Pavel ist super. Pavel ist super. Ich habe den Pavel habe ich mal, also mit Pavel habe ich auch einige Chaos-Radios gemacht, das manchmal echt, man verliert halt den Faden und wundert sich dann, wie der den überhaupt behält. Also das ist echt sehr witzig. Und dann habe ich irgendwann Pavel mal interviewt, so normal. Ich glaube, so ein einfaches Telefoninterview war das. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Piratenpartei, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Und habe auch einfach nur vorher gesagt, Pavel, aber nicht so lang. Kommt also, ne? Ja, zack, bumm, 5 Minuten, alles toll. Geht auch. Finde ich gut, wenn einer beides kann. Ja, aber finde ich super. Ich finde das echt gut, wenn einer beides kann, weil dann schweifst du halt aus, da wo Platz ist, nimmst du dir den Raum. Und wenn keiner da ist, dann dampfst du es halt ein. Und wenn du beides drauf hast, hast du echt schon mal die halbe Miete. Ja. Wo ist denn hier eigentlich? Ach Mensch, siehst du, jetzt hat auch der halbautomatische Einbeinige ist angesprungen und jetzt gibt es da noch ein paar Leute, die mitmachen wollen würden. Ja, ich muss eh weg. Insofern fühlt sich das echt ganz gut. Ja, ja, dann müsste ich jetzt den nächsten Knopf drücken. Hast du denn alles gesagt, was du sagen wolltest zum Thema Facebook? Ach ja, glaub schon. Ansonsten rufe ich nochmal irgendwann an. Okay, was mich ja interessieren würde, ist, wie kriege ich jetzt die Kollegen, die hier in dieser Konferenz noch hängen, wieder raus? Weil das ist echt anstrengend, weil ich sehe nämlich so langsam nicht mehr. Jetzt habe ich auch noch Vollbild eingeschaltet. Wie macht man denn hier das Vollbild weg? Gott. Welches Skype benutzt du denn? Das Skype, das, was man so runterlädt. Das, was so kacke aussieht wie auf Windows? Ich weiß nicht, wie das auf Windows aussieht. Also hier, 5.1.0.968. Wollen die uns verarschen? Ich würde ja den Zweier irgendwo runterladen. Was runterladen? Also, Skype 2. Das gibt es noch für einen Mac. Ja. 2.4. 2.4, stimmt, genau. Und es ist einfach wesentlich besser als dieses Fünfer. Das ist einfacher zu benutzen. Viel übersichtlicher ist, ja. Verstehe. Ja, aber das ist dann nicht mehr mit den Fünfern kompatibel. Da hast du das Problem. Echt? Also, Wie? Das heißt, die anderen können dann nicht mitreden, die einen Fünfer haben? Ich glaube schon. Das ist ein Scheiß. Also, weißt du, was ich am liebsten hätte ich, ne? Aber das ist echt unbezahlbar. Am liebsten hätte ich hier eine scheiß ISDN-Leitung, ein Telefonhybriden, irgendwie ein sehr cooles, das ist so ein Gerät, das braucht man, damit man vernünftig Telefon-Talk, also Hörertalk machen kann. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. So ein Telefonhybriden, das alles schön so eingebaut in so ein Rack mit, aber der reicht mir die Kohle nicht für. Hat das der Seemag nicht auch? Der Nikolas? Nee, der hat sowas nicht. Habe ich mal gehört. Na gut. Nee, Tim hat sowas. Also Tim hat einen Telefonhybriden. Den hat er mal irgendwo billig geschossen. Was hat der Tim eigentlich denn? Nee, Tim hat ein richtiges Studio. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Ja, das ist schon cool. Also das ist echt cool, wenn du da reinkommst und denkst so, ja, geil. Also das Einzige, was dem fehlt, sind so Galgenmikrofone. Aber bezahlt er das eigentlich aus seinen Podcast-Erlösen oder macht er dann noch irgendwie? Ja, nee, das ist Tim lebt. Echt? Tim lebt vom Senden und das, das finde ich auch immer wieder. Also die Gesichter der Old Media Kollegen, wenn man denen das erzählt, sind Gold wert. Das ist echt Gold wert. Nee, der lebt davon und der dürfte auch so ein höheres Jahreseinkommen haben als ich. Was? Weiß ich gar nicht, behaupte ich einfach immer nur. Ja, aber der macht ja auch noch einzelne Person, also der ist ja Nummer eins eigentlich als Podcaster, oder? Ja, also es gibt ja auch niemanden, der so viel publiziert. Ne? Das meine ich. Das ist ja schon echt, das ist streckenweise beängstigend, wie viel der raushaut. Ja. Warst du mal auf der Startseite vom iTunes Store bei dem Podcast? Da gibt es eine eigene Rubrik, ne, wo immer steht, ja, hier werden alle aktuellen Podcasts aufgelistet, hier werden alle von der ARD und darunter alle von Tim Pritlove. Ja, geil. Der macht halt auch echt schöne Sachen, muss man einfach mal sagen. Ja. Also das ist, und was eben, glaube ich, dann auch nochmal ganz praktisch ist, da beneide ich ihn ja massiv drum, diese Auftragsproduktionen, die er macht, ne, fürs DLR zum Beispiel. Also das sind so Sachen, und das ist eben super, weil sowas machst du dann mit Verträgen so richtig, ne, und nicht wie Björn und ich eingangs dann besprochen hatten, mit dem erstmal in Vorleistung gehen und hoffen, dass es sich irgendwie refinanziert. Sowas machst du mit richtigen Verträgen und sagst dann eben, okay, wir machen keine Ahnung, 10 Folgen, 20 Folgen oder sowas pro Folge so und so viel Euro. Ihr zahlt die Reisekosten und die Spesen und weiß der Geier was. Und das ist dann richtig cool. Also ja, das ist sowas will man haben. Ja, sowas will man haben, klar. Aber sowas kriegst du auch nur, wenn du in Vorleistung gehst, ne? Wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Also muss man halt auch sehen. Ne? Also Tim hat einfach mal, ich weiß nicht wie viel, drei, vier Jahre einfach immer weiter gesendet. 2005 hat er angefangen, ne? Ja, 2005 hat er angefangen. Ja. Echt erst? Ich ja, mit dem Podcasting. Vorher hat er Radio gemacht. Ja, vorher war im Chaosradio zu Gast. Nee, Moment mal, 2005 hat er schon angefangen. Ja, stimmt. Chaosradio hat er angefangen. Ja, nee, damals habe ich, genau, ich erinnere mich. Nein, ich weiß so, der hat mich damals, der hat eben gesagt, so, ich will selber senden. Holger, erklär mir mal, wie das geht. Und ich habe ihm gesagt, was weiß ich denn? Ja, man kommt ins Studio, sagt zum Techniker, hier geht was nicht. Und dann kommt der und repariert das und dann kann man senden. Das ist so, also ich habe eben überhaupt kein technisches Know-how. Mittlerweile habe ich mehr mir durch diese selber Pult kaufen und so angeeignet, als ich in den 12 Jahren Radio vorher gesammelt habe. Und konnte ihm dann nur so sagen, naja, musst halt aufpassen, wie du sprichst und was du und so. Ne, so, also ein bisschen solche Sachen. Und ein Vierteljahr später war Tim Hörfunktechniker. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Naja, und also und das scheint selbst diese neue Medienproduktion und Distribution, die wir hier machen, scheint dann doch wieder so zu funktionieren wie die Old Economy. Du brauchst eine Idee, also ein Produkt, das nachgefragt wird, das aus irgendwelchen Gründen beliebt ist. Und du musst vor allen Dingen einen langen Atem haben. Man sagt ja immer, wenn du einen Laden aufmachst, die ersten 3 Jahre darfst du nicht damit rechnen, dass du irgendwie Einkünfte hast. Und ab wenn du die ersten 3 Jahre durchhältst, dann funktioniert es halt hinterher im Zweifelsfall. Das ist bei Tim funktioniert. Und der hat einfach bewiesen, dass das geht. Ja. Die Frage ist, wie weit das skalierbar ist. Ne? Also wie groß ist der Kuchen? Also wie groß ist der, wenn wir Flatter nehmen, also wie viele Leute gibt es, die bereit sind, für das, was wir hier gerade machen, vielleicht mal irgendwo einen Euro abzudrücken? Wenn du da, sagen wir mal, es gibt 100.000 Leute, die bereit sind, diesen Euro zu bezahlen, dann kriegst du natürlich irgendwann ein Problem, wenn es zu viele gibt, die so vor sich hinsenden. Weil dann kann der Einzelne wieder nicht davon leben und dann musst du dir wieder irgendwie was anderes raussuchen. Und das fände ich halt ein bisschen schade. Ja. Also ich merke auch, ja? Erzähl. Nee, mach mich weiter. Ich merke auch, dass das, ich glaube zu merken, dass das Publikum eigentlich so ziemlich das Gleiche ist bei dem Podcast, oder? Also irgendwie, es sind ähnliche Leute, die Not Safe for Work hören, die auch Bits und so oder sowas hören. Bits oder Mobile Max. Fanboys, Mobile Max. Das ist, ja, kommt mir auch so vor. Das kommt also mir das auch ist so. Das ist halt irgendwie so. Das ist kein Massenphänomen. Ja, genau, sehr netzaffine Leute, so ein bisschen die Nerd-Szene. Aber das musst du auch sein, um es überhaupt empfangen zu können. Ja, stimmt. Ja? Also wenn du nicht netzaffin bist, dann hast du auch nicht irgendwie so großartig deine Podcasts-Abos laufen und so weiter. Sondern ich merke das immer, eine sehr, sehr alte, sehr, sehr gute Freundin von mir, die ist Projektmanagerin für so Web-Applikations, sehr so Scheiß halt, alles, was man so im Internet machen kann. Mhm. Also die ist Projektmanagerin, die verantwortet riesige Webseiten von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und sowas. Hat ihr iPhone. Und hat da auch so 2, 3 Podcasts abonniert, aber bleibt da auch nicht am Ball. Und weißt du, das ist so, man muss halt so ein bisschen vernördet sein, glaube ich. Den Durchbruch, den würden wir wahrscheinlich erst dann schaffen, wenn UKW endgültig abgeschaltet bzw. digitalisiert wurde und die Menschen lauter digitale Geräte haben, die auch Webradio empfangen können. Ja, also ich glaube, dann würden wir nochmal ein Massenphänomen werden. Aber im Moment sind wir ganz eindeutig eine Nischenveranstaltung. Also was ich auch sehe in meinem Freundeskreis, wo wir wieder dabei sind, wenn die überhaupt Podcasts hören, dann sind es Radiosender. Ja. Also irgendwie Enjoy, die Comedy von bla bla bla und sowas halt irgendwie. Also altbekanntes, den Sender kennt man ja, das kann man sich ja mal angucken. Ist bei mir nicht anders. Das ist bei mir überhaupt nicht. Wenn du meine Podcasts, also meine Podcast-Abos anguckst, da sind 85-90% öffentlich-rechtliche Hörfunkangebote. Im Wesentlichen Deutschlandfunk und Deutschlandradio und noch ein bisschen Westdeutscher Rundfunk ist dabei. Und der Rest sind dann eben auch Sender, die ich schon kenne. Also ich habe eben alles von Tim abonniert. Ja? Aber ich habe zum Beispiel, was der Philipp Banse so macht zum Beispiel, ja? Die Sachen habe ich noch nicht ausreichend oft gehört, um das Gefühl zu haben, dass ich diesen Sender kenne. Das heißt, da stolper ich immer nur zufällig drüber. Also anscheinend ist das, ja... ist das Mediennutzungsverhalten gar nicht mal so sehr abhängig vom Medium oder vom Verbreitungsweg, sondern es ist doch immer wieder gleich. Man hält sich eben an die Dinge, die man schon kennt. Ja, ich meine, du weißt halt, was du zu erwarten hast, wenn du dir was anhörst, wo ich drin vorkomme. Hm? Ja. Also das will man ja auch. Also wenn man zu den Leuten gehört, die das wollen. Ja, aber du, es geht auch vieles über Freunde, ne? Also wenn du dann so Bekannte hast, die sagen dann, hier, hör mal das und das und das ist eigentlich ganz cool. Da kommt halt auch einiges bei rüber. Und ich glaube, es wird mehr. Weil der Schritt von, okay, jetzt höre ich nur die öffentlich-rechtlichen Podcasts zu, ach, ich guck mal, was es sonst noch alles gibt, der ist, glaube ich, gar nicht so weit. Na, zumal auch viele Kollegen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach auch das Podcasten anfangen, ne? Also, stimmt. Das ist, man nimmt das dann halt mit. Ne? Ich muss dann aufpassen, dass ich nicht anfange, in meiner öffentlich-rechtlichen Sendung Werbung für meinen privaten Podcast zu machen, zum Beispiel. Ne? Aber letztendlich nimmt man die Leute mit und das passiert halt auch mit Musik. Ne? Guck dir Byte FM an. Byte FM, guck dir die Liste von Kollegen an, die das da machen. Das ist, weiß ich nicht, gefühlt die Hälfte Kollegen, die außerdem noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten und da einfach die Sachen nicht machen dürfen, die sie gerne machen würden. Sind das eigentlich Journalisten oder sind das Musikredakteure da? Also die sind ja auch Journalisten, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also zum Thema, also das Wort Musikjournalist schreibe ich immer in Anführungszeichen. Ja. Nein, da sind einige durchaus wirklich ganz hervorragende Hörfunkredakteure dabei, mit denen ich auch schon gearbeitet habe. Mhm. Da sind, ich weiß nur, also Gesine Kühne, die macht da so eine Elektrosendung. Das ist eine super Reporterin, also eine wirklich echt eine super Reporterin, auch eine sehr gute Moderatorin im Übrigen. Aber wie es so ist, als Moderator, du bist halt zeitgeistabhängig. Hm? Du bist halt abhängig davon, dass irgendwie der Chef des Senders dich gerade cool findet. So. Und findet, dass du in das Profil des Senders passt. Also, wenn du das gerade nicht tust, dann hast du halt gerade keinen Job. Und das ist sehr ärgerlich. Warum ist zum Beispiel eigentlich Late Line? Warum ist die eigentlich nicht mehr bei On3? Musst du On3 fragen. Warte mal, ich glaube, die haben eine UKW-Frequenz gekriegt. Also die haben ein UKW-Fenster gekriegt. Mhm. Irgendwo bei einem anderen bayerischen Rundfunk. Bayern 2, Bayern 3, ich weiß es nicht. Und das UKW-Fenster überschneidet sich mit der Late Line. Die haben das dann irgendwie von 22 Uhr bis 0 Uhr oder sowas und müssten dann zur Hälfte die Late Line senden und haben dann gesagt so, ey Leute, jetzt haben wir die Chance auf UKW was zu machen und dann wollen wir gerne was anderes machen als ein Talk. Ah, stimmt. Ja, was wolltest du sagen? Ökel kenne ich nur. Wie heißt du nochmal? Björn. Ja, genau. Danke. Ich war jetzt gerade, worüber hatten wir es? Ich bin gerade ausgestiegen gewesen. Ah, das heißt, es war langweilig. Gut, das muss ich mir merken. Ah, ja. Nein, ich habe so ein bisschen das Thema abgedingst. Tja. Ich hatte hier gerade nämlich noch was gelesen von wegen Verteilung von Podcasts und so weiter. Wo? Im Chat war. Wie man Podcasts verteilt und öffentlich-rechtliche wären okay. Und weil du so lange sendest. Kannst du das nochmal in einem Satz sagen, den ich auch verstehe? Ja, okay. Bitte. Das war jetzt gerade zusammenhanglos. Ja, aber völlig. Also, super. Nein, es ging einfach darum, dass du, dass der Chat gerade sagte, dass wir A zu lange senden. Dass, echt? Holgi sendet länger, als ich gehofft habe. Irgendwie so. Aber wo ist das Problem? Dann schalt doch einfach aus. Da ist doch, ich denke mal, schalt doch einfach ab. Aber eigentlich hatte ich gedacht, tatsächlich von 18 bis 20 Uhr, sondern auch noch 2 Stunden den Hammer fallen zu lassen. Ja, bist du jetzt schon 20 Minuten drüber. Genau, weil dieses Ausfransen nach hinten, das ist schon echt ein bisschen bekloppt, oder? Ist das eine gute Sache? Nee, warte, dann holen wir noch Shinji dazu. Ich bin noch ein Podcast-Hörer, der gerne lange, lange, lange Podcasts hört. Ich höre das dann auch über Tage. Ich fahre immer morgens 2 Stunden mit der Bahn. Ja, genau. Zur Arbeitsstelle und da ist es mir egal, weil da höre ich so einmal Tim durch. Weißt du, das ist super. Das hatte ich früher ja auch, als ich zwischen Berlin und Frankfurt hin und her gependelt bin. Das waren immer 4,5 Stunden. Da habe ich auch die ganzen langen Podcasts gehört, aber mittlerweile. Du fährst nicht mehr so lange. Ich halte mich tatsächlich nirgendwo mehr oder sehr, sehr selten nur noch so lange irgendwo auf, dass ich so ein Ding am Stück hören könnte. Und ich habe totale Probleme damit, zwischendurch mal auszusetzen. Und zu sagen, okay, dann höre ich morgen weiter. Das kriege ich echt. Also ich, Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule und ich wohne eine halbe Stunde von der Schule weg. Und meistens fahre ich dann abends doch irgendwie zu Freunden. Das heißt, ich fahre viermal mit dem Fahrrad eine halbe Stunde und dann habe ich auch einen Podcast durch. Und das ist eigentlich ganz cool. Ach gut. Ja. Mit der Länge, das kriegen wir noch hin. Irgendwann. Aber apropos Länge, ich muss jetzt wirklich weg. Also, okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Noch. Jo, danke. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Björn, du bist ja immer noch da. Ja, soll ich gehen? Nein, das ist sehr praktisch, wenn man irgendwie so einen hat, der immer da ist irgendwie und Zeit hat, dann das ist, weil dann kann ich dich nämlich jetzt ansprechen, während ich irgendwie hier versuche, Shinji nennt er sich. Shinji. Ich weiß gar nicht, ob das sein Name ist, aber das können wir ihn ja mal selber fragen. Hallo Shinji. Er kommt erst noch. Achso, woran erkenne ich das denn? Der nödelt so zwei Pfeile. Jetzt ist er da. Nödeln zwei Pfeile? Ja, Servus. Das dreht sich so. Klingt ein bisschen wie so ein Gedicht von irgendwie. Von, wie heißt der hier? Wie heißt der denn? Flann O'Brien, genau. At Swim Two Birds. Es nödeln zwei Pfeile. Das heißt, hallo Shinji, ist das dein Name? Servus, nein, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ah, sehr gut. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist Alex. Hallo Alex. Nee, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr mich hört, weil ich habe hier auch so ein etwas fliegendes Setup gerade. Fliegendes Setup ist auch schön. Ja, also das befindet sich, wie es Tim so schön gesagt hat, in Transition. In Transition? Von wo nach wo? Flüssig in gasförmig? Oder? Ja, so dazwischen. Ich hatte jetzt einen Podcast aufgezeichnet bei einer Con in Berlin. Aha. Und habe dort auch die Hälfte von meinem Equipment liegen lassen und bin Weil jetzt hier. Weil du betrunken warst? So ähnlich. Weil du verpeilt bist? Das schon eher. Ah, weil du bekifft warst. Nein, also hatte mit viel Alkohol zu tun. Okay, hatte mit viel Alkohol. Eine Con? Ja, also. Damit wir direkt ein Thema hätten. Was für eine Con? Das war die Berlicon. Das ist so, kann man jetzt schwierig beantworten. Das ist eine kleine übersichtliche Con gewesen in Berlin, so eine Furry-Con. Also wir reden über Convention, das heißt Menschen kommen, also Menschen, die sich für ein und dasselbe Thema interessieren, kommen zusammen. Oder genau. Wie beschreibe ich das? Genau. Ja, und was war das für eine Con? Also was ist das Thema? Also seid ihr? Seid ihr so Trekkies? Ja, nicht ganz. So ähnlich. Nur so das Ganze eher etwas flauschiger. Der Chat rastet schon gerade aus vor Freude. Ja, das ist toll, aber erklär's doch mal unseren Hörern. Ja, das kann man nur ganz, ganz schwierig erklären. Also, Nein, das kann man nicht ganz schwierig erklären. Moment. Du guckst jetzt auch nicht in den Chat, sondern du... Ja genau, jetzt hatte ich gerade auch das Tim-Phänomen. Genau, und das lässt du jetzt mal ganz schön bleiben. Du erklärst jetzt mal, was das für eine Convention ist, die da stattgefunden hat. Also Convention ist, wenn so, ne, also eine Star-Trek-Convention heißt, Leute ziehen sich wie Klingonen an, kommen da hin und jubeln dann, wenn George Takei auf die Bühne gerollt wird in seinem Rollstuhl und klapprig Autogramme gibt. Ne? Genau, dort ziehen sich Leute große Kostüme in Anführungszeichen an. Fursuits, kannst du ja mal nach. Fursuit. Genau, das sind so große plüschige Maskottchenkostüme und treffen sich damit. ich habe gerade, damit wären wir dann wieder beim Vergnügungspark. Ja, genau. Nein, genau. Es gab dann, ne, als wir da so Ferienjobs gemacht haben im Phantasialand, da gab es eben welche, also es gab zwei Jobs, die waren echt unbeliebt. Das eine war in der Frittenbraterei, weil den Geruch hast du aus den Haaren nicht rausgekriegt. Und das andere waren die sogenannten Fantis. Und Fantis waren dann eben auch so riesige Plüschfiguren, mit denen du dann so durch diesen Park gewatschelt bist und kleine Kinder erschreckt hast. Also nicht erschreckt, aber Deizi-Deizi gemacht hast oder sowas. Und sind das solche Figuren? Also ja, nur musst dir vorstellen, also teilweise wesentlich aufwendiger als so ein normales Maskottchenkostüm auch gearbeitet. Also da stecken halt Leute wirklich weit über 100 Arbeitsstunden in den Bau von sowas. Also teilweise, so wie Tim in Podcasts, stecken die dann halt ihre Energie in den Bau von Kostümen und schaffen da halt auch teilweise echte Kunstwerke. Als Stichwort zum Googlen, guck mal nach Clockwork Creatures zum Beispiel. Clockwork Creatures. Genau. Das finde ich aber mal. Das ist jetzt, von sowas habe ich noch nie gehört. Creatures, Clockwork Creatures. Clockwork Creatures. So Artistic Costume Design Studio. Gallery. Mal, jetzt bin ich mal. Das sind, Moment mal, das sind Kostüme, in denen Menschen stecken? Genau. Was? Da sind Leute drin. Da sind Leute drin, da sind doch keine Leute drin, das ist doch ein Hund. Das ist doch ein Hund. Beweglich und so weiter. Krass. Ey, da sind doch keine Leute drin, du verarschst mich doch. Doch. Clockworkcreature.com. Genau. Das sind Kostüme, die Wahnsinn. Kannst du, also die bauen zum Beispiel, also die bauen gegen Geld, kannst du da halt dir dein persönliches jetzt sieht man eins in ganz bauen. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Ich sehe gerade einen lebensgroßen Fuchs, wo tatsächlich ein Mensch drin steckt. Was man daran erkennt, dass dieser Fuchs in der Hocke und Füchse hocken in der Regel nicht. Krass. Was ist das? Woher kommt das? Also ist das ein Fetisch? Nee, ein Fetisch ist das nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Also als Fetisch würde ich das nicht bezeichnen. Also das ist... Also das da konnotiert jetzt nichts Sexuelles oder sowas? Gibt es auch. Gibt es auch. Also gibt es auch. Also hast du überall. Rules 34 greift immer. Genau. Stimmt schon. Nein, aber so ursprünglich. Also es ist jetzt nicht sowas wie so eine Lack- und Leder-Convention, wo es was eindeutig sexuell konnotiert. Nein. Woher stammt das? Woher kommt die Idee, sich lebensgroße Fellkostüme anzuziehen? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, warum hast du damit angefangen? bei mir ist es halt, ich bin halt über Bekannte zu dem Ganzen gekommen, halt über diese ganze Kunstschiene auch dazu. Also ich habe halt eine Bekannte von mir, die zeichnet da sehr viel und hat mir das mal angesehen und ich habe gedacht, hey cool. Und dann hat sie angefangen auch mit so Fursuits bauen und so weiter. Habe ich gedacht, cool. Schaue ich mir mal an und habe dann ja auch mal angefangen, was zu bauen. Das ist halt aber echt wirklich nicht einfach, sowas zu bauen, dass es halt auch dann nicht grenzscheiße aussieht. ja, das ist ja wie bei den Roleplayern, wenn sie anfangen, ihre Orks zu geben. Also genau, also auch die richtig da draufhauen und mal richtig geile Sachen haben. Ja, also LARPer sind da auch dabei. Also, was sind dabei? Was sind dabei? LARP, Live Action Roleplaying. Ah, okay. Mhm. Also, die dann halt beim LARP auch irgendwelche Fantasy-Charaktere spielen, Drachen und so weiter. Die gibt's natürlich da auch. Was macht ihr, wenn ihr dann da zusammenkommt? Also ich stelle mir das gerade richtig vor, ne? Treffen sich 50 Füchse sozusagen. Also oder 50 Leute, jeder hat ein anderes Fellkostüm an. Was macht ihr dann? Zum einen kannst du halt losgehen und ziehst halt oder marodierst halt so durch die Stadt und sorgst dort für eine Menge Fnord. Das ist cool. Stimmt. Also stell dir einfach vor, du sitzt irgendwo gerade in einem Café und plötzlich setzt sich sowas neben dich. Ja, super. So einfach mal so kommentarlos neben dich, guck dich an, wink dir vielleicht mal zu. Ja, super. Boah, ist das cool. Ey, besser kann man, das ist echt ein geiler Fnord. Das ist so Trollen 2.0, also auf eine niedliche Weise Trollen. Ja, Wellness-Trolling. Super. Sind das irgendwelche, weiß nicht, Cartoon-Charakter, die ihr darstellt oder einfach irgendwie so Fantasiedinger? Meistens spielt man halt so, also entwickelt man halt auch seinen eigenen Charakter und den hat man dann, dass man dazu entsprechend ausspielt. Also je nachdem, also es gibt halt auch welche, die sind eher evil, hast ja auch, denke ich mal, bei Clockwork gesehen. Dann kannst du mal gucken bei Don't Hug Cacti. Was? Don't hug Cacti, also keine Kakteen umarmen. Ach so, don't hug. Und dann Cacti, also Cacti. Wie das Monitoring-Tool, genau. Und da gibt es eher so die süßen und plüschigen und so Sachen eher, das sind da eher so cute Suits und so. Stimmt, das ist eher so ein Nintendo, ne? So wie so aus so Nintendo-Spielen sehen die aus. Genau, also es ist eher so niedlich und so. Abgefahren. Das ist echt, ich habe noch nicht im Traum dran gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Also außerhalb dieser Vergnügungsparks, wo Leute es hassen, mit diesen Dingern im Sommer durch die Gegend zu rennen. Nö, das gibt es also auch weltweit. Also jetzt war in den USA eine große Con, da schlagen dann halt so knappe 5000 Leute auf. Wow. Macht ihr auch richtige Wettbewerbe und sowas? Wer hat das schönste Kostüm? Also so wie die gibt es ja gerne bei so Autotunern zum Beispiel. Schmackssache. Na, also so den Schwanzvergleich, nee, nicht wirklich. Also, obwohl, dann wäre natürlich, Entschuldigung, war so ein naheliegendes Wortspiel jetzt, so einen Schwanzvergleich zu organisieren auf Snarkon. Ist da schon mal einer drauf gekommen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Nee, also das ist halt auch sehr individuell, was man persönlich schön findet. Also die einen sagen irgendwie, ja, ich will halt irgendwie so ein möglichst realistisches Kostüm und so. Die anderen sagen, ich will, dass es irgendwie cute aussieht und so. Das ist vollkommen Geschmackssache und da gehen auch die Meinungen weit auseinander. Faszinierend. Was machst du mit deinem Kostüm, wenn keine Con ist? Ja, entweder man unterhält sich auch mal mit jeder Menge Leute, die man so kennt und organisiert dann so einen Walk für sich selbst. So sagt man, ja, okay, wir treffen uns irgendwie heute da und da und ja, laufen da mit. Ganz beliebt ist also beim Fasching irgendwie kann man ja auch einfach mal da so dazwischen laufen. Mhm. Ja, sowas halt. Das hat schon so ein bisschen was von dieser Clowns-Armee, ne? So in der Richtung, ja. Das gefällt mir sehr gut, weil das irgendwie so ein, ja, das ja, fnordet halt. Ja, das ist sehr geil. Das ist echt cool. Wie viel Geld gibst du dafür aus? Ja, wie gesagt, du kannst halt anfangen mit selber bauen, dann bist du so bei, also wenn du einen vernünftigen Suit bauen willst, bist du so 500-600 Euro bist du los, wenn du selber baust. Mhm. Und das geht dann halt nach oben 4, 6, 8, nee, nix echt Haar. Das auf keinen Fall. Es ist in jedem Fall, es ist immer Das ist immer Kunstfell. Mhm. Und also wenn du Echtfell, also ich glaube, da würdest du dann von den entsprechenden Leuten dann rundherum ja sehr, sehr schnell ganz deutlich erklärt bekommen, dass das nicht geht. Also so Fell aus echt, nee, geht nicht. Warum nicht? Ja, man hat halt da doch schon irgendwie Mitleid mit den armen Tieren, also es geht ja auch nicht. Gibt es noch mehr so ethische Fallstricke in dieser Szene? Das ist so eigentlich das Schlimmste, was du falsch machen kannst irgendwie. Also mit irgendwie echtem Fell. Außerdem, ganz ehrlich, wenn du aus ganz vielen kleinen Füchsen so ein großes Kostüm zusammennähen wollen würdest, dann bräuchtest du eine unglaubliche Menge. Und zum anderen bist du dann eher gescheckt. Weil ja, so einheitliche Füchse von der Farbe, das ist echt schwierig. Da brauchst du eher so Wetterkätzchen oder so. Ja, vor allen Dingen, dann siehst du irgendwann aus wie so eine Frau aus irgendeinem Kurort, weißt du, so eine dicke alte Frau mit so einem komischen Pelz. Ja, stimmt. Nee. Oh ja. Ach, furchtbar. Jetzt habe ich wieder ein ganz unangenehmes Bild im Kopf, aber gut, müssen wir heute Abend Gorki Park gucken, dann geht das auch wieder. Das ist da, wo die Zobel sterben. Ja, haben wir jetzt noch Themen? Ich bin fasziniert von diesem Fällchen. Du hattest eben Amazon ja erwähnt. Ja. Und ja, ich komme ursprünglich aus Bad Hersfeld. Also ha, wo Amazon wohnt. Genau. Was ich ja sehr faszinierend finde, ist, wenn man über die Autobahn durchfährt, ist linke Hand, je nachdem in welche Richtung man fährt, linke Hand Amazon und rechts, genau auf der anderen Seite der Autobahn, Libri, dieser riesige Buchgrossist. Ja, also da, wo du jetzt direkt neben der Autobahn das siehst, auf der hinter Libri ist nochmal Amazon. Ach, da haben sie angefangen. Das, was sie da jetzt neu gebaut haben, das ist halt echt riesig, aber in derselben Größe fast, naja, so, sagen wir mal so ein Drittel kleiner steht das nochmal. Und dann hinter Libri noch ein Stück rein. Mhm. Also das sind echte signifikante Mengen an Leuten, die da arbeiten. Auch. Hast du eine Ahnung, wie signifikant, also wie viele das sind? Schwierig, aber das sind über 1000. Das ist ordentlich. Und das sind dann hauptsächlich irgendwie so Lagerleute, ne? Also die dann wie heißt denn das? Picker. Ne? Ja, du hast Picker, Packer, Stower. Also ich habe da selber mal für ungefähr, also ich sollte dort eine Woche Probe arbeiten. Ja. Ich war dummerweise arbeitslos mal zu dem Zeitpunkt. Kann passieren. Und habe dann angefangen dort, okay, Arbeit ist Arbeit. Mhm. Und da habe ich dann so Return and Receive, Return and Receive nennt sich das, also Retourenbearbeitung. Mhm. Und dann stehst du da, hast so einen Tisch, kriegst so Handschuhe angezogen, kriegst so ein Sicherheitscuttermesser, also das musst du so zusammendrücken, dann kommt da so ein Stückchen Klinge raus, ist total bescheuert. Und dann hast du dann irgendwie noch so einen kleinen Troll neben dir stehen, der die ganze Zeit sagt, wie immer von dir wegschneiden, weil ja, man könnte sich ja sonst verletzen, ja, und so. Nee, aber ich finde die Vorstellung, dass da ein Troll steht, der, ja gut. Ja, nee, also meine Vorarbeiterin damals sah ungefähr so aus. Und du kriegst dann halt so Papppakete, die sind halt zugeklebt, teilweise relativ kunstvoll von den Leuten, also wenn sie der Meinung sind, irgendwie, ja, das muss schon sicher ankommen, dann wird das halt komplett umwickelt. Mhm. Und dann musst du die irgendwie aufschneiden, dann nimmst du das Zeug, was da drin ist, raus, guckst, okay, ist es Buchmedia oder ist es Consumer Electronics, das heißt, hat es einen Stecker oder nicht. Mhm. So, und dann sortierst du es in die zwei Kisten, nimmst den Karton, drückst den flach, schmeißt den weg und nimmst den nächsten. Und dabei verblödest du echt signifikant. Ja, und kann ich mir vorstellen. Also, ich habe das 3 Tage lang durchgehalten. Du stehst dann halt da und packst halt Kisten aus und das ist echt übel. Und wie gesagt, dann hast du halt Leute um dich rum, die dir sagen, ja, aber so darfst du das Ding nicht halten, als könntest du dich verletzen, also bei so einem Messer. Ja, gut, das sehe ich den Leuten dann auch nach, weil für die ist das eben ernst, ne? Also die, ja. für die ist das die Realität, ne? Und nicht nur irgendwie eine Station von irgendwo zur richtigen Realität. Also von daher, da muss man, glaube ich, etwas gelassener sein einfach. Aber ja. Scheiße ist es schon, also ist keine Frage. Ist das, davon abgesehen, dass das natürlich ein sehr stumpfsinniger Job ist, ist das ein guter Job? Also von der Stumpfsinnigkeit abgesehen, ist der ordentlich bezahlt? Darf man ordentlich Pausen machen? Wird man ordentlich behandelt? Ordentlich behandelt eigentlich schon. Also okay, was du halt hast, irgendwie, du musst halt so durch so Metalldetektoren und so weiter wegen Diebstahl, okay, ist klar. Ja, klar. Mhm. Verstehe ich sofort. Auch sonst irgendwie, ja, man kümmert sich schon halt um die Mitarbeiter irgendwo, aber doll, also wie gesagt, also ich habe es 3 Tage lang durchgehalten, danach habe ich mir überlegt, okay, wie kommst du da jetzt raus, ohne dass sie mich sperren, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch normales Arbeitslosengeld bekommen und wenn du da irgendwie sagst, ja nee, sorry, Leute, das geht nicht, ich gehe lieber weiter an der Tanke jobben, dann sperren sich und habe ich halt gedacht, okay, ja, ich bin mal krank und war halt, habe mich einen Tag krank gemeldet und dann hieß es auch, ja, okay, brauchst du nicht wiederkommen. Ach. Ja, nee, also da ist genügend Nachschub da. Also. Ach, das tatsächlich, den Job wollen also viele machen? Nee, die wollen nicht viele machen, nur strukturschwache Gegend. Mhm. Also was hast du an Hauptarbeitnehmern, Arbeitgebern in der Gegend? Du hast diese ganzen Logistiker, also so Hermes, GLS und so weiter. Mhm. Dann hast du rundherum so ein bisschen Kalibergbau. Wenn du ein Stückchen weiter die A4 fährst, siehst du ja so die weißen Berge, ja, so die, Salzberge. K&S, die da die Werra vergiften, ne? Genau, genau. Und und das war's. Und damit bist du so ziemlich am Ende. Viel mehr gibt es dort nicht und ich glaube, sie stellen alleine vor Weihnachten immer rund 800 neue Leute ein. Mal eben. Übergangsweise oder tauschen die tatsächlich das Personal aus? Die sind dann übergangsweise zusätzlich und in der Regel tun sie halt dann noch weiter das Ganze erweitern im Endeffekt. Also sie tun dann halt auch Leute davon immer, also einen soliden Stamm behalten. Mhm. Also aber das sind Vollzeitarbeitsplätze oder sind das auch so 400-Euro-Jobs? Das sind alles Vollzeitarbeitsplätze. Immerhin. Du musst halt, also wenn du deine Zahlen bringst, also zum Beispiel siehst du beim Picken so und so viel Dingsstücke, die du aus dem Regal nimmst pro Tag, dann ist alles in Ordnung. Und das ist zwar auch, wie gesagt, hartes Arbeiten, aber es wird halt auch entlohnt vernünftig, also du kannst davon leben. Aber ansonsten, also wie gesagt, also es ist halt echt stumpfsinnig. Ist es schmutzig? Nein, gar nicht. Also wie auch alles neu verpackt und so weiter. Wie gesagt, also sehr geschmacksam. Was ich ja so faszinierend fand, das hatte ich neulich auch in NSFW kurz erwähnen können. Amazon packt in seine Pakete Flyer, die darüber informieren, dass es bei Amazon Jobs gibt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr faszinierend. Also weil das ist die beste Möglichkeit, Headhunting zu betreiben und zwar auf jedem Niveau, weil selbst Vorstandsvorsitzende manchmal bei Amazon was bestellen und dann eben den Zettel sehen und sich denken, ach ja, stimmt, da kann man auch arbeiten. Weil das ist ja auch sowas, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Diese ganzen, überhaupt alles, was mit Logistik zu tun hat, das ist ja so personalintensiv eigentlich. Und man hat das alles gar nicht auf dem Schirm. Fällt mir immer wieder auf. Das ist gigantisch. Das, ja. Also wenn du da mal guckst zum Beispiel, ich weiß nicht, also wenn du dir mal so eine Luftaufnahme in Google von Friedewald, das ist so ein Kaff daneben, anschaust, da sitzen halt auch so ganz viele Logistiker. Wie gesagt, Hermes, die Spar hatte da mal ein riesen Umschlaglager und so weiter, weil es halt zentral und verkehrsgünstig alles gelegen ist. Das sind unglaubliche Mengen an Leuten, die auch da drinnen arbeiten und die halt irgendwie da drinnen Paletten fahren, Kisten schleppen, ja, sowas. Ja, krass. Und was bist du dann geworden, nachdem Amazon nix für dich war? Ja, ich bin wieder in meinem Job zurück, also ich bin wieder IT-Sklave. Ist das besser? Für mich ja. Das ist komfortabler, ne? Naja, nicht unbedingt. Also ich habe zwischendrin für einen Spezel gejobbt und war halt freier Geophysiker oder so. Hiwi sozusagen, hab halt so Messkampagnen gemacht, so ziehst eine Radarantenne hinter dir her über den Boden und erzählst Leuten Wunders, was du da tust, wenn sie dich fragen, was echt schön ist. du kannst ihnen halt alles erzählen, so Strahlenmessung, suchst nach Öl, suchst nach Gold, also kannst du alles. Super, das sind auch so, Mann, du trollst aber auch gerne, oder? Ja, das macht Spaß. Ja, oder da haben wir in der Nähe von Hannover mal eine Messkampagne gehabt und da sagst du halt dann den Leuten, wenn die dich fragen, ja, was machen sie denn hier? Weil die können das halt auch gar nicht einordnen. Du läufst da lang, hast so ein Gerät, was die in ihrem Leben noch nicht gesehen haben, sprühst bunte Punkte auf dem Boden in verschiedenen Farben, hast eine Karte dabei, die komisch gezeichnet ist, weil da sind halt Leitungen und Zeug eingezeichnet. Und dann können die das halt nicht einordnen. Und dann sagst du, ja, wir vermessen hier für die neue Startbahn vom Flughafen. Und das machst du halt dann auch am besten, wie gesagt, kannst du den Leuten in der Ortsmitte erzählen. Wie? Die wollen hier einen Flughafen bauen? Wahnsinn, ne? Und das erzählst du denen halt so mitten am Kaff in der Nähe von Hannover und die glauben dir alles. Also. Super. Ja, man muss viel mehr, ich sag ja, man muss viel mehr für viel mehr Irritation sorgen, auch im Alltag der Menschen. Hauptsächlich damit unser Leben besser wird. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss, oder? Was meinst du, Björn? Ich würde sagen, machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend, das reicht jetzt auch. Feierabend. Haben die 3 Stunden fast durch? Ja, haben wir? Echt? Wir haben um 6 angefangen, oder? Stimmt, 18 Uhr haben wir relativ pünktlich angefangen, ja. Genau, haben wir jetzt 15:15. Ja. Ja, Mensch, Alex war das, ne? Ja. Ja, Alex war das. Ja, besten Dank, Alex. Und an alle, die jetzt denken so, ach nee, ich hätte aber auch gerne noch mitgebracht. Ja, hey, ich schreibe mir eure Namen auf und ich schreibe mir eure Namen auf und dann versuchen wir einfach beim nächsten Mal miteinander zu sprechen. Ich bin ja immer froh, wenn ich so auch ein Sträußchen an Leuten auf Halde liegen habe, wo ich mehr oder weniger sicher sein kann, dass das auch funktioniert. Weil das ist nämlich immer, wenn man so eine Sendung macht, wo es darum geht, dass Leute sich mehr oder minder spontan beteiligen, immer so ein bisschen so ein dünnes Eis, auf das man sich begibt, weil kann sein, dass keiner anruft und dann wird es hässlich. Uiuiui. Da muss ich wieder diese Mitleidsnummer machen. Herrschaften, vielen Dank. Ja, ich spiele jetzt noch die Outro-Melodie zu dieser Sendung. Dazu habe ich auch wieder einen Titelmusikgenerator dabei. Ihr dürft mitsingen.